Oh. Ah. Au. Das war ganz schön laut. Hilfe. Au. Grüß Gott, grüß Gott. Es ist Freitagabend im Mai und es hat sich eine Podcast-Runde zusammengetan. Die da besteht aus dem Wastel. Servus. Der Kai ist mit am Start. Servus. Und ich bin der Jens und wir haben wieder eine Outdoor-Folge. Es ist uns eine Feierlichkeit und wunderschön und das schon im Mai. Ja, aber dieses Jahr hätte ist ja sagen können, wir hätten auch im April schon Outdoor-Folge. Stimmt, also das war hier wirklich hochsommerlich im April schon fast. Ja, geil, oder? Ja. Lässt man sich schon gefallen, ja. Jetzt kann man natürlich damit testen, wie weit unsere Reichweite geht, aber mit dem Internet ist es ja kein Problem mehr, weil wenn irgendjemand jetzt kopfschüttelnd vorm Hörer sitzt und Oslo. In Rügen hat es so viel, so 30, 40 Zentimeter Schnee an Ostern gehabt, wo es bei uns Bombenwetter war. Okay. Na, es war doch Deutschland weiter bei Bombenwetter, oder? Rügen hat es Schnee gehabt. Eine ehemalige Kollegin, die hat mir ein Foto geschickt von ihrer Tante am Karfreitag, wo wir hier im Garten gearbeitet haben bei Sonnenschein, wo die in Rügen wirklich so 30 Zentimeter Neuschnee hatten. Sag mal, hast du gerade gesagt, dass du am Karfreitag gearbeitet hast? Ja, ich habe. Du hast den Hügel da hinten gesehen. Ich habe natürlich. Das war nicht gearbeitet, das war ja Freitag. Die Schädelhöhe Golgotha, ich habe das Kreuz da bloß aufgestellt, damit wir da auch. Richtig zur Sache kommen können. Gut. Nicht, dass Markus Söder davon erfährt, ne? Übrigens ist mir gerade neulich aufgefallen, apropos Söder, dass Stoibers Frau Karin geheißen hat, Seehofers Frau Karin geheißen hat und Söders Frau auch Karin heißt. Also wenn du nicht Karin heißt, dann wirst du nichts in Bayern oder so. War denn vom Stoiber die Frau, habe ich ein Bild vor Augen. Muschi Stoiber. Vom Söder, muss ich gleich was zu sagen zu der. Und aber vom Seehofer, war das auch so ein blondes Püppi? Ja, beim Seehofer ist ja nicht so oder ganz klar, welche Frau, oder? Ja. Also mit einer war er, glaube ich, verheiratet, aber. Ja, weil, also ich habe jetzt den Starkbier-Anstich gesehen, Maiborg-Anstich, der kam ja im Fernsehen mit übertragen. Mit Django Asyl, oder wie? Django Asyl, und da sitzt ja dann auch der Söder vorne, der ersten Reihe, mit seiner Frau. Die ist ja echt so irgendwie so die Klischee-Barbie, ja, also so weiß-blondes Haar mit so einem komischen Pony hier vorne, in so einem weiß-blauen Dirndl. Landhaus-Dirndl. Also was echt scheiße aussieht. Dann habe ich mir echt gedacht, naja gut, okay. Ja gut, aber ganz ehrlich, Ilse Aigner scheint auch aus wie die klassische Ortsbäuerin, oder? Also wenn die irgendwie... Die war doch bestimmt auch mal irgendwann rumläuft. Irgendwie Hopfenkönigin, ja, oder? Ja, ganz sicher. Oder Weinprinzessin. Weinprinzessin. Was trinken wir denn heute eigentlich für ein Bier? Ja, wir trinken unterschiedliche. Ich habe ein paar Biere mitgebracht. Wastel, wenn du mir mal den Öffner reichen magst. Und zwar habe ich eben schon eins getrunken. Kirmes. Ich kann kein Spanisch. Kirmes. Kirmes aus Argentinien. Das Ganze stammt aus einer Box, die mir Freunde geschenkt haben. Biere der Welt. Und da waren halt jetzt Bier aus Italien und aus Argentinien und aus Japan und so weiter drin. Und Wastel, wie spricht man das Bier nochmal aus? Koskena? Würde ich jetzt sagen, ja. Also das ist also ein Bier anscheinend aus Peru. Cusco, wahrscheinlich. Die alte Hauptstadt der Inka. Ja. Peruaner. Das werden wir jetzt mal ein Schlückchen von konsumieren. Aber das Interessante ist, bei diesen Biere aus der Welt, das sind ja alles so Lagerbiere. Ganz ehrlich, die schmecken fast alle gleich. Die schmecken nämlich alle nach gar nichts. Also das ist halt alles so Budweiser-Style. Ja. Also irgendwie so Biere, die okay sind. Also das ist halt so Wasserbier. Ich finde, das sind halt so Biere, die kannst du gut am Strand trinken wahrscheinlich bei 30 Grad und davon 10 Stück und das macht dir gar nichts. Moment, ich muss mal noch schnell ein Foto machen für unseren Instagram-Account. Du hast einen Instagram-Account? Ich weiß auch nicht, ja. Ich bin Bierfluencer. Echt? Hätt's gedacht, oder? Hätte ich gar nicht geklappt, dass du einen hast. So, einmal für den Wastel. Dankeschön. Wir waren doch vor kurzem hier bei diesem Mexikaner. Ja, nach dem Stammtisch, ja. Fand ich nicht gut, ehrlich gesagt. Nein, Mexikaner finde ich sind immer schwierig, aber ja, Prost. Prost zum Wohl. Da habe ich doch dieses mexikanische Bier getrunken, ja. Continental oder so hieß das. Da trifft deine Aussage voll, also wirklich Arsch auf Eimer. Ja. Das hat einfach geschmeckt wie jedes andere internationale Bier auch. Ja, die sind alle klar. Du hast da früher, egal ob du da, was weiß ich, das Soll hattest oder das nicht das Desperado, das andere, das Corona oder das Dos Equis oder sonst irgendwas, überall knallst du halt ein Stück Limette rein, damit es halt irgendwie noch zumindest tendenziell in irgendeine Richtung geht und nicht so nach, weiß ich nicht, leicht gehopftem Spülwasser schmeckt oder so. Also jetzt mal im direkten Kontrast zu dem Chilmes oder wie immer man das ausspricht, dem argentinischen, ist das jetzt deutlich malziger. Das siehst du auch schon an der Farbe, es ist deutlich, deutlich rötlicher als das andere. Aber aber das sind halt Biere, die sind auf Massengeschmack getrimmt. Das sind ja alles die ganzen Biere, die da in dieser Biere der Welt Box drin waren. Das waren ja alles das Hauptbier aus dem jeweiligen Land. Ja, also der Schlager, da war hier aus ist auch China, was aus Deutschland dabei? Nee. Aus China war Qingdao dabei, oder wie das heißt. Da habe ich noch eine ganz alte Flasche im Keller stehen. Ich glaube, dass die mittlerweile Geldwert ist. schon Geldwert. So eine Staubschicht drauf. Ja. Nee, und dann aus Thailand, glaube ich, das Singa. Ja. Und dann noch, also die schmecken ja alle, es ist halt aus einfach, USA, Bud? Ja, aus den USA war gar nichts dabei. Ich weiß es gar nicht. Die zählen nicht. Also, aber, das sind keine Biere. Aber die schmecken halt alle gleich, ja. Und das ist ja okay, also kann man gut trinken, aber da habe ich gedacht, die bringe ich jetzt halt Abend mit. Ja. Und dann trinken wir die mal durch. Ich habe aber auch noch ein, zwei gute Biere dabei, ja. Wart ihr schon mal in Schweden? Ja. Du schon mal, oder? Ja, schon oft. Also, weil die haben ja dieses Systembolaget. Und also die staatlichen Alkoholläden. Ja, Alkostore heißt das in Finnland, ja. Ja, genau. Aber in Schweden, die haben halt echt ein unglaublich breites, weltweites Biersortiment. Ja, ja. Ist in Finnland genauso. Ich hab mich da, wie ich in Schweden oben war, habe ich da mal angefangen und habe mich da wirklich komplett durch alles, was die Länderbiere jetzt abseits der Deutschen so geboten haben, habe ich mich da quasi durchprobiert. Und bin aber in meinem Zimmer so mit Flaschen aufstellen so einmal rumgekommen. Ja, aber das ist da in den Alkostores tatsächlich so, dass du da echt extrem große Bierauswahl hast. Kostet natürlich auch ein Vermögen, also zahlst du halt für eine, ja, also in Finnland zahlst du für eine Flasche Löwenbräu, sagen wir mal, um mal eine deutsche Marke zu nennen, 0,5 Weißbier 3,80 €. Also im Supermarkt, teilweise auch 4,20 € oder sowas, ja. Aber das Interessante ist dann so, was wir so als Craftbier bezeichnen würden, so, das kostet dann nicht wesentlich mehr. Mhm. Das ist dann fast gleich, ja. Ja. Ja gut, du kriegst im Supermarkt kriegst du schon Bier, und zwar dieses Leichtbier. Genau. Das hat dann 3,5%, aber da musst du halt, da musst du mehr pissen, als du saufen kannst. Ja, also 3-3. Da haben wir abends regelmäßig, als wir damals Studenten waren, haben wir jeden Abend 12 Stück getrunken. Ja. Und da habe ich mich mal kurz geschüttelt und dann habe ich gedacht, okay, ja. Also, da warst du voll im Saft, ja. Aber das war einfach, da hast du abends ein 12er-Pack oder ein 10er-Pack, aber den haben wir dann abends so beim Busenstechen. Haben wir abends was gekocht? Nee, war Flaschen, kleine, so Stubbis. Haben wir abends beim Kochen ein bisschen Film geguckt. So puff, puff, puff, puff, puff, weg waren die und hast du gedacht, ja, hast auch Wasser getrunken. Ja? Also, wir haben so eine ganze Wand aus Dosen gebaut in der Küche. Wir auch, ganz easy. Ich sehe schon, die Muskeln wiederholen. Ja. Studentenköpfe, aber was ich beeindruckend gefunden habe in diesem Systembolaget damals, ist, also die haben das halt wirklich, die mit der Alterskontrolle, das haben die halt knallhart durchgezogen. Da stehen vor dir Omas an der Kasse mit, keine Ahnung, offensichtlich jenseits der 70 Ausweis vorzeigen. Da muss jeder den Ausweis. Das ist absolut nicht diskriminierend. Ja? Genau. Ja. Ich würde das ja Schikane nennen, aber gut. Soll so sein. Ja. Wo wir vom Bier reden, rede ich jetzt mal vom flüssigen Bier. Vom flüssigen Bier gibt es auch ein unflüssiges. Also meinst du, so Instant-Bier oder so? Nee. Teufel. Ich meine vom harten Bier. Vom nichtflüssigen Bier. In Fachkreisen auch Brot genannt. Ah, okay. Ich war vor zwei Wochen auf einem Brot, nee, vor drei Wochen ist es schon her, auf einem Brotbackkurs bei den Hermannsdorfer Landwerkstätten. Und was soll ich sagen? Supergeil. Also ungelogen, eigenes Brot zu backen, ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe jetzt das Bild gesehen, du hast auch letzte Heim mal gebacken, oder? Ja. Hast du schon mehrmals jetzt gemacht, oder? Beim ersten Mal ist es wirklich voll in die Hosen gegangen und ich weiß Nicht genau warum. Also mir ist irgendwie der Sauerteig abgekackt. Okay. Der ist dann überhaupt nicht gegangen. Und ja, das kann aber passieren. Ich glaube, dass das nicht so... Machst du einen Starter rein oder gehst du von Null auf? Nee, mit Starter. Also mit Anstellgut und allem, ja. Pipapo, ja. Also der ist irgendwie, das Anstellgut ist kaputt gegangen irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Also auf jeden Fall... Du musst schon Sauerteigstarter nehmen und nicht den Hermann hier vom Käfi oder so. Nee, keine Sorge. Und also es war wirklich eine Täuschung, aber dann habe ich mir gedacht, so fuck you, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, so schwierig kann das doch nicht sein. Ja. Ja, und eine Woche später hat es dann geklappt. Und es war wirklich wie ein Brot, was man in der Pfisterei kauft. Wo hast du den Starter geholt, im Reformhaus? Nee, oder? Den habe ich damals bei diesem Brotbackkurs. Okay, aber du, das heißt, den geschenkt bekommen. Das heißt, der erste, der dir dann quasi hops gegangen ist, das war nicht dein ganzer Packen. So, ne? Nee, du nimmst ja immer, du nimmst sozusagen immer ein Stück ab vom Sauerteig. Genau, so kenne ich es auch, aber halt, du machst den und wenn er halt dann irgendwie halt dann. Nee, ich war besonders vorsichtig und habe schon vorher was abgenommen. Oh. Mhm. Ja, und also ich habe irgendwie vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so mal einen Pizzabackstein geschenkt bekommen. Vielleicht ist es auch erst 10 Jahre her. Und der zahlt sich jetzt natürlich aus, ja, was Brotbacken angeht. Na klar. Also es ist schon ziemlich geil. Wie lange backst du dann so ein Brot, so ein Sauerteigbrot? Also Brotbacken ist so ein bisschen zeitintensiv. Und zwar gar nicht, was das Backen angeht, sondern du hast halt so viele Schritte, die so weit auseinander liegen. Mhm. Und das ist, finde ich, dann echt schwierig in den Alltag zu integrieren. Also im Normalfall bei so einem klassischen Roggenbrot, also bei einem klassischen Graubrot, was du so kaufst, kannst du rechnen, du musst am Abend vorher, also im Grunde genommen irgendwas 17 bis 24 Stunden vorher, machst du dir den Sauerteig fertig. Das heißt, du nimmst von dem Sauerteig, den du im Kühlschrank vorstehen hast, damit er sich hält, tust du ein bisschen Wasser und ein Roggenmehl dazu. Entschuldigung. Muss gleich nochmal erklären, wie man so einen Sauerteig macht, aber erzähl erstmal zu Ende. Tust du dazu und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, 250 Gramm Sauerteig und der muss dann 17 Stunden ungefähr gehen. So bei einigermaßen konstanter, relativ warmer Temperatur. Den hast du also im Backofen dann stehen, also weil sonst hast du wahrscheinlich keinen Platz. Also der ist natürlich nicht an der Backofen, aber einfach da, weil da eine konstante Temperatur drin ist, oder? Genau, richtig, ja. Oder was habt ihr? Ihr habt Zentralheizung, Fußbodenheizung oder? Nee, ganz normal Zentralheizung. So Radiatoren, weil da kannst du es ja auch im Prinzip draufstellen. Na gut, jetzt ist ja auch. Ja, aber jetzt im Sommer ist nicht Zentralheizung. Ja, okay, gut, das ist richtig. Genau. Nee, aber also es ist auch warm genug, ja. Also man kann den auch kalt gehen lassen, das ist jetzt alles kein Ding, aber dann wird er halt eher säuerlicher, weil sich dann ein bisschen mehr Essigsäure bildet statt Milchsäure. Tut aber, also tut nicht weh, ja. Also normale Zimmertemperatur und vielleicht muss der dann noch ein bisschen länger gehen, weil es halt dann einfach langsamer geht, ja. Mhm. So, das machst du am Abend vorher. Mhm. Das heißt, du musst schon mal so einen Tag im Vorhinein planen. Ja, ja. Das ist gar nicht immer so einfach. Ja, also weil du nicht weißt, für meinen Alltag ist das echt schwierig. Ja. Und dann am nächsten Abend, wenn du dann backen willst, ist es so, du tust dann deine ganzen Zutaten, also Roggenmehl, Weizenmehl, Salz, den Sauerteig, den du vorher angesetzt hast und Wasser, was du noch dazu gibst, das rührst du dann, keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten im Normalfall, bis halt der Teig einigermaßen schön. Machst du das mit einer Küchenmaschine, mit eurer, oder machst du das von Hand? Das kannst du entweder mit der Küchenmaschine oder auch von Hand machen. Ich mach's mit der Küchenmaschine. Ja. Aber du, okay. Und dann okay. Steht das Ding eine Stunde. Aha. Musst ruhen erstmal. Ja. Dann formst du das Ganze zu einem Laib. Dann kommt dieser Laib in die sogenannte Stückgare. Also dann darf der Teig sozusagen nochmal gehen in dieser Laibform. Auch noch ungefähr irgendwas, das kommt dann aufs Brot an, irgendwas im Normalfall zwischen einer Dreiviertelstunde und anderthalb Stunden. Also sind da auch schon mal 3 Stunden platt. Richtig, und dann, fängst du das Backen. Faustregel ist, im Backofen pro Kilo ungefähr eine Stunde. Und ich backe ungefähr immer so 3/4 Kilo Brote, also eine Dreiviertelstunde im Backofen. Ja. Da ist der Abend durch. Ja, aber wie grad? Anfänglich bei 250 Grad, jetzt bei dem Rezept, was ich habe. Also volle Pulle. Gehst nach, ne, ich habe einen 300 Grad Backofen. Okay. 250 Grad, gehst nach 5 Minuten, also dann tust du so einen Schwaden dazu, also so die Luftfeuchtigkeit sozusagen erhöhen. Nach 5 Minuten. Was heißt denn ein Schwaden dazu? Was ist ein Schwaden? Schwaden ist im Grunde genommen. Schwale Wasser rein. Genau. Achso, okay. Du tust Wasser rein. Ja. Und das ziehst du dann nach 5 Minuten ab, also machst kurz die Tür auf und dann genau geht sozusagen die ganze Luftfeuchtigkeit raus. Das macht man, um die Kruste hinzukriegen. Ah, okay. Und dann gehst du runter auf 190, 200 Grad irgendwie so. Okay. Und dann halt die restlichen 40 Minuten, dann wird noch normal gebacken. Okay. Ja, und was soll ich sagen? Und der Pizzastein, den hast du vor, dann auch schon voll aufgeheizt. Genau, du heizt alles dann vor. So. Also den schieben wir gleich bei der Pyrolyse rein. 400 Grad, so richtig. Ich weiß gar nicht, wie heiß ist denn so eine Pyrolyse? 400? Nee, heißer, oder? 500? Ja, recht scheiße, glaube ich nicht mehr. 400, 500, heißt es eine Pyrolyse? Ja, mit, diese selbstreinigende. Du brennst so einen Backofen aus. Ach so. Und lässt auch den Mist von deinem Brennstäben runterkriegst und so. Genau. Also die Idee ist einfach, dass man Asche erzeugt. Ja, ja, klar. Ist beim Grill ja das gleiche Prinzip, ja. Genau. Ja, also da ist ein Abend dann weg. Erhalten, ja. Aber dann hast du halt auch irgendwie abends um 11 dein Brot vor dir liegen. Aber man muss halt einfach sagen, du strukturierst das schon mal komplett falsch. Du sagst jetzt, der Abend ist weg, du musst einfach dir Leute zum Bier trinken einladen, da ist der Abend nicht weg, dann machst du das so nebenher. Ja, ja. Flüssiges Bier und das, fettes Bier. Das Gute Bier. Ist ja tatsächlich, die meiste Zeit vergeht ja eigentlich mit Warten. Ja. Und das ist eigentlich ganz gechillt so, ja. Du kannst dann irgendwie beim ersten Warten, machst du ein bisschen die Küche sauber, beim zweiten Warten schreibst du irgendwie ein paar WhatsApp-Nachrichten oder guckst mal hier und da und tralala. Kann man vielleicht auch noch eine Folge von irgendeiner Sitcom oder so schauen. Ja. Das ist eigentlich ganz entspannt. Aber jetzt muss ich mal fragen, okay, dann hast du den, also Sauerteig, müssen wir gleich nochmal drauf kommen, aber dann ist das Brot abends um 11 fertig. Mhm. Das ist jetzt kein, das hat ja keinerlei Konservierungsstoff und so. Mhm. Wie lange kann man das denn gut essen? So jetzt so ein Roggenmischbrot. Also meins ist fertig geworden, ich glaube, Montagabend und das letzte gegessen habe ich. Montag früh. Nee, Montagabend. Nee, lecker. Lecker gegessen. Was ist heute Freitag? Gestern Abend. Das war dann noch okay, ja. Ja, klar, es ist nicht so geil wie jetzt so ein ganz frisches Brot irgendwie am nächsten Morgen, aber also mit so einem normalen Pfisterbrot hält es schon mit. Also bei uns beim Bäcker zum Beispiel, die packen dir das Sach in so. Ja, das sind irgendwie so wie beschichtete Papiertüten oder was rein. Da brauchst du fast keinen Brotkasten oder sonst irgendwas mehr. Da halt hält es drin auch mehrere Tage. Also ich habe bei mir in der Arbeit immer klar, Montag so. Aber wenn du so eine Tüte nimmst, das dürfte ja für das Brot auch nicht anders sein. Naja, ich unterstelle ja immer böse so Sachen so Bäckereien, Großbäckereien, die tun da irgendwas noch so Konservierungsstoffe rein. Ja, ja, ist das auch ist so. Dass es das einfach sich länger hält und das hast du ja bei so einem handwerklich gebackenen Brot. Ja, wobei man sagen muss, also diese klassische Konservierungsstoffe sind ja eher dafür da, dass das Ding nicht hops geht, ja, also dass es nicht schimmelt. Nicht schimmelt, ja, ja. Genau. Und das eigentliche Problem beim Brot ist ja Feuchtigkeit, oder? Genau, dass die Feuchtigkeit verschwindet. Ja, ja. So, und das, also das kann man auch noch ein bisschen durchs Backen beeinflussen. Aber diesen Effekt, den kriegst du natürlich nicht weg. Aber ist das jetzt so, dass du sagst, das machst du jetzt jede Woche? Nee, und zwar, also nicht, weil es mir keinen Spaß macht, das macht mir tatsächlich Spaß, aber weil ich es nicht jede Woche schaffe, mir diese 2 Abende hintereinander frei so zu irgendwie, machen. Also ja. Ich meine, klar, du musst, um den Sauerteig anzusetzen, nicht unbedingt den kompletten Abend frei haben, aber irgendwie, es muss halt Vorlauf geplant sein. Aber mach doch einen Teil davon bei dir in der Arbeit. Was? Arbeit, um Gottes Willen. Wie könnte ich denn? Nein. Ich nehme noch nicht einen Brotteig mit in die Arbeit. Na klar, mach das doch. Also. Jetzt gibt man dann klar. Ja, wie soll ich dann den Sauerteig mit nach Hause nehmen? Dann wird der wieder kalt oder warm. Dann musst du den halt ein bisschen einpacken. Das ist mir alles viel zu viel Aufwand, Wastel. Ich bin da einfach gestrickt. Also auf jeden Fall, mein Ziel ist jetzt sozusagen weg von diesem Roggenbrot zu kommen und ich will vor allen Dingen mal viel so Weizengebäck machen, weil ich stehe ja tatsächlich total auf, also da hat es mich wirklich total geflasht, als ich zum ersten Mal selbst gebackenes Baguette von meinem Freund Christoph probiert habe, okay. Da bin ich beinahe rückwärts von der Bank runtergefallen, weil das so lecker war. Okay, was war da dran so lecker? Also ich weiß so nicht, das war einfach so intensiv leckeres Weizenbaguette. Ich muss ja feststellen, dass es mir mit Brot oft so geht wie mit Bier. Je kräftiger und je mehr das irgendwie knallt, umso besser. Bin ich auch ein großer Freund von. Ich mag auch so Schwarzbrot teilweise echt gerne so. Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei so ein geiles Baguette Mit so Salami drauf und so. Mhm. Zur Haltbarkeit übrigens, ich glaube, die Engländer haben so ein Sprichwort, wenn sich es lang oder wenn es nicht so lang, nein, wenn es lang hält, dann war es nicht so gut. Also sprich, wenn es gut ist, dann ist es halt schnell. Also. Ja, das ist lustig, weil es ist tatsächlich so, also die Emilia zum Beispiel, die steht total drauf, wenn ich Brot backe. Die will immer hier, Papa, lass mal probieren hier, ich will nochmal ein Stück vom Brot, aber nur von dem Brot, gell? Ja, aber das haben sie, also ich glaube, das ganz viele Kinder haben. Also ich sehe das bei mir, hinten am Gemüsebeet. Also die Mathilda jetzt noch nicht so, aber der Kilian, der ist da total heiß drauf, mit Pflanzen, mit Gießen, mach mal dieses, mach mal jenes. Kurzer Zwischenstepp zum flüssigen Brot wieder zurück. Wir trinken jetzt nächste Episodenbier, jetzt mal kein internationales, sondern von Superfreunde. Ich dachte schon so, was ist denn das für geiles internationales Bier? Ich habe jetzt gedacht, Superfreunde Golden Pale Ale. Das riecht schon mal sehr nach Simcoe oder Zitrus Hopfen. Also es riecht besser, also ist okay vom Geschmack. Es riecht besser, als es schmeckt. Ja. Machen die Blutsbrüderschaft oder drücken sich die so fest die Hände, dass das Wasser rausläuft? Ich glaube, Blutsbrüderschaft, ja. Superfreunde ist ja so eine kleine Brauerei aus Berlin, glaube ich. Und ich hätte schon mal ein anderes, das IPA von denen, glaube ich, war das. Das ist auch super gut. Oh, aber hier. Um jetzt ganz kurz bis dieses... Um das noch ganz kurz fertig zu machen, weil du hattest ja vorhin gefragt, wie so ein Sauerteig eigentlich entsteht. Ja. Und ich glaube, um die Brücke Bier und Brot zu schlagen, es ist so ein bisschen wie so eine Geuse. Okay. Die kriegt ja im Grunde genommen auch ihre Säure davon, dass das Ding einfach vor sich hin gärt an der freien Luft. Ja. Ja. Und letztlich genau das Gleiche machst du mit einem Sauerteig. Du packst Mehl und Wasser zusammen, rührst es ein bisschen und lässt es einfach in der freien Luft stehen. Okay. Und dann setzen sich da Bakterien drauf und Hefepilze und alles, was so kreucht und fleucht durch die Luft. Und nach einer gewissen Zeit fängt es halt an, so zu gären. Und das ist im Grunde genommen ein Sauerteig. Okay. Also da kommen dann Bakterien drauf, die Essigsäure machen, die Milchsäurebakterien, die das verstoffwechseln, ein bisschen Hefe, das ist dann für den Triebstoff sozusagen verantwortlich. Ja. Genau. Und das lässt dann im Kühlschrank, kannst du es relativ lang aufbewahren, oder? Also hält sich relativ lang. Genau, ich denke, es ist so ein bisschen wie frische Hefe, ja. Mhm. Also kannst du im Kühlschrank halten, je nachdem wie viel. Du fütterst den halt im Prinzip immer auch wieder genau, so. Man muss den schon am Leben erhalten, weil sonst hat er halt, also sozusagen die Bakterien, die fressen sich durchs Mehl. Mhm. Ja. Und wenn die halt alles Mehl aufgefressen haben, dann sterben sie halt ab. Ja. Mhm. Drum ist auch der Trick, wenn man den besonders lang halten will, nimmt man ganz viel Mehl und zwar so viel Mehl, dass du das Ganze zu so einem kleinen Mehlbatzen formen kannst, dann ist da so viel Mehl drin und so wenig so dicht, Wasser, ja. Genau, dass die Bakterien dann nur ganz, ganz, ganz, ganz langsam durchkommen und da kann man dann so einen Sauerteig auch mal einen Monat lang halten im Kühlschrank. Okay. Genau, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. In der Schiffskombüse bei der Atlantikpassage. Aber geht die in 4 Wochen. Aber apropos Geuse und so Sauerbier, ich habe letztens, war ich mal wieder im frischen Bier. Und da war von Stone aus Berlin, also kommen ja ursprünglich aus Amerika, aber sind ja auch in Berlin, White Ghost, das war eine Berliner Weiße. Alter, war die gut. Okay. Boah, ich war da echt skeptisch, aber das war sowas von gut. Das war so säuerlich, aber richtig, richtig, also so fruchtig säuerlich. Mhm. Mega gut. Aber nichts drin. Also nicht rot-grün oder irgendwie. Nee, du sagst so fruchtig. So nee. Also vom Hopfen halt fruchtig halt, ja. Also das war richtig der Knaller, ja. Also pass auf, ich war doch letztens, habe ich mit Kollegen, haben wir vom Birwana die Amerika-Bierkiste vertilgt. Das waren, glaube ich, 13 an der Zahl oder so. Ja, nicht schlecht. Und da war auch ein Weißbier dabei, das war grandios. Und wenn ist ja gar nicht kein Weißbier trinke. Wenn ich sage, das war grandios, dann ist das wirklich was Besonderes. Jetzt überlege ich gerade, aber ich glaube, das war nicht von Stone. Starburst Wheat. Okay. Und das war wirklich, also das war eigentlich unser Go-To. Das Go-To-Bier an dem Abend. Okay. Wir haben dann aber gesagt, es läuft so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, weil es war halt so ganz anders als alle anderen, ja. Was habt ihr sonst da so getrunken gehabt? Ja, da waren irgendwie 3-4 Ales dabei, ein paar IPAs, 2 oder 3. Wie viel Bier habt ihr denn getrunken? Eine Menge, ich glaube 13 oder 14 Biere sind da drin oder so. Mit wie vielen Leuten? Zu dritt. Apropos 3. Es war schon ordentlich auf die 12. Also wir sind ganz schön hackedicht nach Hause gegangen und offen und ehrlich gestanden, nach dem 6. Bier hast du auch keinen geschmeckt. Unterschied mehr gemacht. Nee, die Story habe ich ja schon 1000 Mal erzählt. Also das musst du wirklich nicht machen. Das ist Quatsch. Also wenn du das wirklich, wenn du Bier zum Genuss trinken willst und willst wirklich mal verschiedene Geschmäcker raus schmecken. Also ich 12 sind es gewesen. Also ich unterstelle ja, dass das ab dem 5. Bier ist vorbei. Die Kai-Sauf-Bierquote ist ja sowieso eine physikalische Größe, das haben wir schon mal festgestellt. Ja. Das ist eine Naturkonstante. Ja. Apropos 3 Leute und Kiste Bier, ich habe immer noch die Cruel-Kiste im Keller. Ja. Oh ja, die müssen wir auch mal holen. Auch dann noch quer verkosten. Ja, Cruel macht ja dieses Jahr das Lofer Volksfest-Bier. Ja, und wisst ihr, was ich das da... Das glaube ich doch gar nicht. Du meinst das ganz normale, oder was? Ja, ja, klar. Also dunkles und helles. Also nicht irgendwie so hier an der Bar vorne so ein Schnupsi und so, sondern... Nee. Nein, so ein richtiges, normales Bier im Ausschrank. Ich wollte ja eigentlich heute... Mit seiner Männerhandtasche von Cruel. True Republic. Ich wollte heute Nachmittag eigentlich hin, weil die da offenen Ausschrank bei sich am Dings gehabt hätten, aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, weil ich dann zum Kiel zum Turnen habe müssen. Also im Birwana gibt es das Lofer Festbier. Hast du gekauft? Nein, ich war nicht drin, aber also ja, ich habe es gesehen, dass die so auf Facebook. Eieieiei. Also ich muss sagen, ich war ja eine Zeit lang wieder weg von Crew, weil ich dachte, ja, okay, hatte ich dann schon so oft getrunken und so. Mhm. Und dann war es letztens irgendwie, brauchte ich irgendwie, ich glaube, irgendwas bei Amazon Prime Now und dann musste ich irgendwie den Mindestbetrag voll machen und dann gebe ich immer Craft Beer ein und dann kommt da irgendwas und dann hatte ich nochmal so eine Charge von Crew mitbestellt. Also so eine IPA-Serie oder eine Pale Ale-Serie. Und da waren schon wieder, habe ich dann wieder mal ein, zwei, jetzt sind noch ein paar im Kühlschrank beziehungsweise draußen auf dem Balkon. Aber da habe ich wieder ein, zwei davon getrunken und das sind schon gute Biere, gibt's nichts. Für mich. Ja, es sind nicht alle gleich gut. Also nee, aber prinzipiell. Schon gut. Für mich ist dieser Drunken Sailor ist für mich so der Augustiner unter den Craft-Bieren. Ja, ja. Ja? Ist, ja. Also ich finde, das ist einfach ein durchweg solides, gut zu trinkendes IPA. Also ich muss ja sagen, das muss ich jetzt auch unbedingt mal wieder kaufen, das war ja so auch mein Einstieg damals und das ist nach wie vor eins der besten Pale Ales nach wie vor. Ist von Firestone, heißt es, glaube ich. Hm. Und das kriegst du immer in diesen Braufaktum-Kühlschränken. Ja, so ein kleines mit so einem gelben Label und so einem gelben Kronkorken. Das ist einfach ein Saug. Firestone ist doch in der Dose, oder nicht? Mm-mm. Ich muss nachschauen, wie das genau heißt. Ah, nee, Entschuldigung, ich meine Stone. Stone IPA. Und das ist richtig, richtig gut. Das ist wahrscheinlich irgendwie eins der ersten Instagram-Bilder auf meinem Bier-Account vor x Jahren. Ja. Aber mega gut. Die Begründung deiner Bierfluencer-Tätigkeit sozusagen. Ja, das hat mich dazu bewogen, Bierfluencer zu werden. Ne? Ich meine, witzig ist halt dann, wenn du irgendwie, oder ich weiß nicht, ob ich so witzig, aber du schaust halt dann irgendwie im Supermarkt und dann springt halt Becks irgendwie dann auf diese Schiene irgendwie auf und macht halt dann auch irgendwie Aber haben die das überhaupt noch? Die haben doch 3 Stück, hatten die? Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die das noch machen, ne? Ob sie das noch im Sortiment haben. Ich glaube, das lohnt sich für die einfach nicht, ja, nee. dass sie da wirklich irgendwie eine komplette Apfelanlage für so Zeugs, was sich nicht aus den Regalen verkauft. Ja. Für die Leute, die IPA trinken wollen, die lassen sowieso die Finger von dem Becks zeugeln und die Leute, die Becks trinken wollen, die lassen die Finger vom IPA. Also das. Ja. Male davon ein Venn-Diagramm. Ja, genau. Tick, tick. Ja, also von daher. Aber Crew, solide. Sehr solide. Jo, gut, ne? Jo, gut, ne? Da haben wir unsere anfängliche Bier-Talk beendet, oder? Ja, geht nachher weiter. Ja. Ja. Was, magst du mal hier so ein bisschen das Thema mal anschieben? Ich hab schon, ganz ehrlich, ich hab dir schon 3 Stichpunkte gegeben. 3 Stichpunkte? Ja. Die da lauten? Also der eine Stichpunkt war Aber du musst es auch richtig timen. Ja, das war so. Ist ja egal. Nee, das diskutieren wir jetzt aus. Der eine Stichpunkt war Alterskontrolle beim Bierkauf. Was hat das mit Saudi-Arabien zu tun? Nee, mit Saudi-Arabien nichts, sondern mit dem anderen Thema, mit der Altersbegrenzungsaufhebung, Betreuungsdingsbums in Utah. Kannst du da mal ein bisschen drauf nachdenken? Nachdenken. Oder ja, was? Erklär uns bitte, worauf du hinaus. Ein bisschen philosophieren. Ich hatte einen Artikel rumgeschrieben oder rumgeschickt, den ich gelesen habe. Leider ist das jetzt wieder schon eine ganze Zeit lang her, dass ich nicht mehr ganz ausführlich wiedergeben kann. Aber im Großen und Ganzen ging es darum, dass es in vielen Bundesstaaten in den USA wohl gesetzlich so geregelt ist, dass Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, dass du die nicht alleine lassen darfst. Und zwar auch keine 3 Minuten nicht alleine lassen, weil du dich damit strafbar machst. Also irgendwie mal, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die das machen, ob es da irgendwie, wo kein Kläger, da kein Richter, mal nicht Pipi gehen oder sowas, aber auf alle Fälle so Geschichten wie das Kind mal 3 Minuten einen 7-Jährigen 3 oder 5 Minuten, kurz wenn du zum Bäcker reingehst, im Auto sitzen lassen oder sowas, machst du dich strafbar. Und ist das so eins der Gesetze, was so veraltet ist, was irgendwie aufgehoben wurde, oder das ist relativ neu? Nee, okay. Das weiß gar nicht, ob es jetzt alt oder neu ist, aber es ist auf alle Fälle eins, das durchaus aktuell scheinbar noch praktiziert wird, das ist auf der einen Hand, wo die in Utah jetzt aber anscheinend beschlossen haben, eben dieses welches aufzuheben und die Grenze weit, weit nach unten zu setzen. Aha. Und das ist ja, also ein Teil der Geschichte ist diese ewig lange, wirklich helikopterartige Betreuungsphase, aber dass du dann halt einfach dann 2 Jahre später darfst du Führerschein machen, 2 Jahre später, 4 Jahre später darfst du Waffen kaufen und so weiter, wo du einfach von 100% gluckenhafter Betreuung in so... Jetzt darfst du alles. Jetzt darfst du alles, da irgendwie reingeschmissen wirst, ohne Zwischenphase. Und also zum einen hätte ich gerne mit dem zumindest dem Jens als Papa. Ja, als Papa oder als jemanden aus der Risikobranche mal das da vielleicht da ein bisschen angeknüpft, ob das gerechtfertigt ist, in irgendeiner Art und Weise, diese. Und es geht ja da eigentlich um Risikominimierung in diesem Moment der Kinderbetreuung. Und nichts anderes kann ja eigentlich da im Großen und Ganzen dahinter stehen. Sei denn die Kinder von der Welt abschließen, aber so hundertprozentig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das ein Risikothema ist. Ja, was glaubst du denn, dass der Hintergrund ist? Ich glaube, das ist halt eher das, was du zuletzt gesagt hast, dass man sagt, man will irgendwie das Kind sehr stark behüten. Also Risikothema meinst du jetzt eher im Sinne von, das Kind kann ja Schaden anrichten oder es kann Schaden an dem Kind entstehen? Im Sinne von Risiko. Es kann Schaden an dem Kind entstehen. Ja, aber das weiß ich nicht. Also ob das jetzt ein Versicherungsthema ist oder sowas. Ja. Nee, ich wollte... Also ein Versicherungsthema wäre ja, wenn... Kind richtet Schaden an, also das Kind haftet. Nee, es ging mir weniger um dieses, also es ging mir weniger darum, irgendwie was für einen versicherungsrechtlichen Schaden. Von deinem Bier? Ja, klar, logisch. Aber ich meine, Jens, dass wir uns da schon mal drüber unterhalten hatten, da ging es irgendwie, glaube ich, um alleine zur Schule gehen oder nicht und wie viel Risiko, das beinhaltet im Gegensatz zu wie viel Risiko es beinhaltet, ein Kind 3 Minuten mit einer Schublade voller Messer daheim irgendwie allein zu lassen. Mhm. Oder sowas. Ja, genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das offline oder im Das weiß ich Podcast eben. Nee, es war offline. Ich meine, da hätten wir abends mal beim Essen oder so irgendwie drüber philosophiert. Ja. Oder ihr. Ja. Jetzt wäre es halt interessant, also in dem Versuch, dem auf den Grund zu gehen, ja, was sozusagen der Hintergrund des Ganzen ist, wäre es natürlich sinnvoll gewesen zu wissen, seit wann dieses Gesetz oder die Gesetze, weil das scheinen ja offensichtlich mehrere über die US-Bundesstaaten ja. hinweg zu sein. Wäre es spannend gewesen, wann man das denn eigentlich eingeführt hat, um also auch so ein bisschen so den kulturellen Kontext und auch den historischen Kontext zu sehen, ja? Also ist das irgendwie in der Nachkriegszeit oder Prohibition oder als die Kinder nicht trinken durften. Eben. Ja, da musste man die unter Kontrolle halten. Ja, deshalb meinte ich ja eben, das ist das Gesetz eingeführt. Das wäre ein guter Filmtitel. Als die Kinder noch nicht trinken durften. Ja. Das wäre jetzt der zweite Teil der Fragestellung dann auch gewesen, ob es ein quasi ob es interkulturell da einfach auch Wahrnehmungsunterschiede gibt. Ja, natürlich. Gibt. Da fällt mir gerade ein, ich habe mal so einen Blogbeitrag von irgendwie so einer Mami gelesen, das war so ein Mama-Blog, von einer Amerikanerin, die eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und da ein Buch darüber geschrieben hat, wie denn die Deutschen bzw. die Europäer wie liberal die in ihrer Kindererziehung sind. Mhm. Also nicht liberal im Sinne von Larifari, sondern ja, im Sinne von Werten oder was? So. Nee, man lässt man lässt hat Vertrauen in die Kinder, oder? Man hat Vertrauen, man lässt sozusagen den Kindern Freiheit, um ihre eigene Individualität zu entdecken. Ja. Und da gehörte dann eben auch dazu, und das sagt sie, das muss man dann so ein bisschen aus der amerikanischen Elternperspektive sehen, ja. Für amerikanische Eltern ist es einfach total absurd, sich vorzustellen, dass an europäischen Stränden Kinder nackt durch die Gegend laufen, dass Kinder allein zur Schule gehen. Ja. Dass du einen Kinderwagen mit dem Kind drin vorm Café draußen vor der Scheibe stehen lässt, während du drin sitzt. Genau, solche Sachen. Ja. Also im Café, nicht im Kinderwagen. Ja, ja. Ja, stimmt. In USA wird jedes Kind vor der Haustür praktisch vom Schulbus abgeholt, mehr oder weniger, oder? Genau, ja. Richtig. Aber ist das jetzt mal, also das kennt man ja nur so klischeemäßig aus den Filmen und aus Serien. Aber was ist denn jetzt in einer Großstadt wie New York? Da fährt ja kein Schulbus rum. Doch, genau, das passiert dort. Ist es so? Da bringt sie die Kinder wahrscheinlich zur Bushaltestelle und setzt sie da. Also ich würde mal behaupten, in Manhattan ist das sicherlich nicht der Fall. Ja, da Fifth Avenue von Norden nach Süden. Da wohnt ja keiner. Okay, genau, also da wohnt aber auch fast niemand. Auch keine Schulen, wenn dort jemand wohnt, da haben die da ihre Chauffeure. Ja, ja. Aber durch Brooklyn zum Beispiel fahren garantiert Schulbusse. Ja. Vielleicht nicht die großen, fetten, gelben, sondern halt da kleinere. Kleine, ich habe übrigens letztens gesehen, in Heimhausen ist doch diese Bavarian International School, also diese große internationale Privatschule, die irgendwie, ich weiß nicht, 20.000 Euro im Halbjahr oder so kostet. Und die, wenn die Schule aushaben, dann kommt dann eine Karawane von SUVs. S-Klasse. Das war früher der Fall. Mittlerweile haben diese Tesla. So einen Heimbringdienst. Ich glaube, uns sind 30 Busse entgegengekommen. VW-Busse. So. Die halt, ja genau, war schon so Mercedes Vito oder die dann so 9 Sitzer, die dann irgendwie die Kinder irgendwie nach ganz München verteilen. Das ist ja hier wie bei BMW. BMW, genau. Wo die ganzen Bandarbeiter auch alle von der Haustür bis zu BMW betreut werden dürfen, weil sie nicht alleine mit der U-Bahn fahren können. Richtig, genau, ja. Ja, also weil ich finde halt diese interkulturellen Unterschiede. Ich bin gerade überlegen, wie das in der asiatischen Kultur eigentlich ist. Da ist ja sehr viel, also das Einzige, was mir da einfällt, so Kindererziehung, wenn ich jetzt so Korea insbesondere überlege, da ist ja sehr stark so auf Leistungskultur und die werden schon sehr früh darauf getrimmt, da extrem gut in der Schule zu sein, ja. Und extrem hoher Druck und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie behütet das da ist. Also im Sinne von, das jetzt, was du berichtet hast, was aus den USA, das ist ja wirklich so ein bisschen overprotective, ja. Also so, mein Kind ist aus Glas und ich darf es nicht alleine lassen, ja. Schau mal, der Punkt, man muss einfach mal Folgendes betrachten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt, sag jetzt mal, in der Vorstadt von Milwaukee zwischen dir daheim und der Schule, dass dir irgendwas passiert? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf deinen 24 Kilometern Schulweg zwischen Dorf irgendwas und Addis Abeba irgendwie vom Gnu überrannt wirst? Das war deine Klicksprache. Ja. Ich habe natürlich, ich habe jetzt wieder den ganzen afrikanischen Kontinent subsumiert, aber also. Ah, immer dieser Kulturimperialismus. Ja. nee, aber wie groß, das ist jetzt wieder das, wo ich jetzt, wo ich sage mit der Risikobewertung, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf 24 Kilometern irgendwo im afrikanischen Busch vielleicht, dass mir irgendwas passiert im Gegensatz zu 800 Metern in der Vorstadt in den USA. Aber ich glaube, das ist, also ich meine, das sind doch nicht die Abwägungen, die tatsächlich getroffen werden. Ja, das ist aber das ist ja genau der Punkt. Die Abwägung, die du persönlich aus deinem kulturellen Hintergrund vielleicht triffst, die vielleicht jemand in einem anderen kulturellen Hintergrund auch als fälschliche Abweichungen, fälschliche Bewertungen beurteilt, die für dich selber keine fälschlichen Beurteilungen sind, wenn du da im System drin bist, im Gegensatz zu wirklichen vorhandenen Risiken. Aber was dann schau mal, da gibt, also es, wir sind uns doch, hoffe ich, doch irgendwie darüber im Klaren, dass es da kein richtig oder kein falsch gibt. Also kein objektiv richtig oder falsch. Ja, okay, gut, ja. So subjektiv, ja. Subjektiv kann ich sagen, das ist ja total absurd. Aber das sage ich ja nur aus einem kulturellen Hintergrund. Ja, genau, ja. Ja. So, und wenn ich aber nach Amerika kommen würde mit meinen Kindern, ja, natürlich würden die dann auch mit dem Schulbus fahren und direkt vor der Haustür abgesetzt und in der Früh abgeholt werden, weil, also das sind doch da nicht die einzigen, die da... Ja, ja, dann auffallen. Ja, aber in, ja. Aber ja. In dem Moment ist es ja kein, ist es ja kein Kulturproblem mehr, sondern in dem Moment ist es ja, wenn du dich damit strafbar machst, wenn du dein Kind alleine zur Schule gehen lässt, dann hast du ja effektiv gesehen gar keine Chance, das irgendwie in deinem eigenen kulturellen Vorstellungsrahmen irgendwie durchzuziehen. Ja, ich glaube, da muss man aber auch mal so ein bisschen, also da würde ich halt wieder, so da wo kein Kläger, da kein Henker, bisschen, Richter, Entschuldigung. Also ich glaube jetzt nicht, dass da massenweise Leute angeklagt werden würden, bloß weil sie ihr Kind irgendwie mal 700 Meter allein zur Schule schicken. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht aber auch vorstellen. Ja? Vielleicht gibt es mal so Ausreißer, ja, die dann auch in der Presse... Wenn der Sheriff T-Justice unterwegs ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, da gibt es halt kein richtig oder falsch. Ja? Ich meine, klar, wenn man jetzt eine Risikoabwägung trifft, ja, dann kann ich einfach sagen, das ist, also wenn, aber da sind wir ja auch sozusagen innerhalb der Kulturen schon total absurd drauf, ja. So, es gibt halt Leute, die lassen irgendwie ihre dreijährigen Kinder 5 Minuten allein in der Wohnung, aber noch nicht allein über die Straße gehen. Und das ist einfach total absurd, weil wahrscheinlich dieses allein in der Wohnung lassen ist wahrscheinlich ums 1000-fach gefährlicher, als mal eben über so eine Straße drüber zu gehen, bei einem Kind, was schon links und rechts unterscheiden kann und Autos sehen kann und weiß, was Sache ist. Interessant ist zum Beispiel, also wir haben unsere Kinder, muss ich jetzt wirklich sagen, wir haben die von früh erst an wirklich auf Straße gedrillt. Mhm. Also, Yo, Nigga. Alter. Ja. Nee, wo ist deine Street Credibility? Da ist eine Straße, da bleibst du stehen, da tastest du dich bis zur Stoßstange vor, da schaust du links, rechts, dann gehst du rüber. Ja. So weit, so gut alles. Aber das ist so ein Punkt, andere Eltern kannst du da zum Wahnsinn treiben damit. Dein Dass die kind, Kinder das alleine Dein dürfen. Kind fetzt in Richtung Straße und du weißt, das bleibt da vorne stehen. Und andere Eltern, die flippen schier aus, Kilian, hinterher. Ja. Kleine Anekdote vom Wochenende. Ich war am Sonntag, war ich mit dem Rad unterwegs. Ich weiß nicht, wo ich herkam. Was so ein Poing war denn? Das kenne ich, geht mir Sonntagmorgen um 5 Uhr auch immer so. Nein, es war tagsüber gewastelt. Ich hatte keinen Sitzen. Und plötzlich sehe ich, wie vorne an der Leopoldstraße ein Kind auf die Straße läuft. So 1,5-jähriges Kleinkind. Denke ich mir, was ist denn da los und warum machen die Eltern nichts? Die sind doch direkt daneben. Hupt ein Typ irgendwie, also die Ampel war zum Glück gerade rot, hupt ein Typ irgendwie die Fensterscheibe runter, ey, pass mal auf euer scheiß Kind auf. Hat er gesagt, auf euer scheiß Kind. Nein, pass mal auf euer Kind auf. Und da meinen die beiden so, das ist nicht unser Kind. Und gucken wir uns alle drei so an, so, fuck, wem gehört denn eigentlich dieses 1,5-jährige Kind hier mitten an der Hauptverkehrsader in München? Ja. Und dann hat der sich auch wirklich, also dieser kleine Junge, der wollte unbedingt auf diese Straße. Wir mussten dann wirklich. Auf der Straße. Ja, der ist da immer wieder hingelaufen. Er wollte über die Straße gehen. Und es war weit und breit, war niemand zu sehen. Um es kurz zu machen, ich habe ihn dann, also die beiden anderen, die da irgendwie noch rumliefen, das waren irgendwie so Mitte 20-Jährige, die waren total überfordert, ja. Der Typ irgendwie, der hat dann den Jungen irgendwie festgehalten, habe ich gemeint, ey, das geht so nicht, das kannst du nicht machen. Nimm ihn mal auf den Arm. Nee, ich kann doch kein fremdes Kind auf den Arm nehmen. Ich so, ja komm, dann gib her, ich kümmere mich drum. Der jetzt sich das Hemd aufgerissen. Super, Dad. War dann alles in Ordnung. Und dann habe ich irgendwie den Kleinen irgendwie versucht abzulenken, haben wir irgendwie ein Pusteblumen oder so gespielt. Und dann war irgendwie noch so ein anderes Pärchen, kam gerade um die Ecke und die haben dann irgendwie nach den Eltern gesucht. Nach 2 Minuten waren die dann auch gefunden. Die haben dann nämlich irgendwie bei der nächsten Hofeinfahrt irgendwie gerade Fest gehabt und so. Und der Kleine ist halt irgendwie abgehauen, ja. Und das war wirklich krass. Also wenn das blöd läuft und die Ampel ist statt rot für die Autos grün. Ja, und die gucken nicht richtig, batsch. Ja. Also das war wirklich krass. Aber du kannst kleine Abenteurer, ja. Aber du kannst trotz alledem. Und was macht der Vater? Schimpft den Kleinen zusammen. So, ich mir denke, ja, das ist jetzt aber pädagogisch nicht so cool. Boah. Ja. Warum? Was er machen soll, hätte sagen, das hast du super gemacht. Oder? Nee, aber man muss da halt auch Verständnis in dem Kind bringen. Ja, aber ich muss trotzdem in dem Moment schon nochmal klar deutlich machen, dass das scheiße war. Dass du nicht auf die Straße einfach so laufen darfst. Ja, das ist ja klar. Aber die Frage ist doch immer, wie man das macht. Ja, aber das ist jetzt. Links, das rechts, Backpfeife und arschvoll. So. Okay, ja. es ist eine Stilfrage. Ihr habt ja recht. Ja, aber trotzdem, du kannst ja trotz allem, so gut du aufpasst, wenn ich das Kind nicht kontinuierlich an der Hand habe, dann kann ich nicht. Wenn es seine dollen 5 Minuten hat, dann ist halt gehalten. Ne? 5 Minuten? Ja. Der braucht keine 5 Minuten. Ja, ja, oder da langen 30 Sekunden. Einmal hingedreht, einmal weggedreht, Kind weg. Ja, ja. Du kannst es nie zu 100%ig dich absichern. Das geht einfach nicht. Du musst natürlich, du darfst nicht einfach 10 Minuten rumstehen und Nase bohren. Das klar. Geht nicht, aber. Ja. Ich habe heute, wenn wir jetzt gerade so bei dem Thema Eltern, Kinder und so weiter sind, ist jetzt echt irgendwie mir nur spontan eingefallen. Ich war heute, weiß ich gar nicht, habe ich Radio gehört. Weiß gar nicht mehr wo. Ach, im Auto, ich saß heute im Auto, genau. Und da war irgendwie, habe ich glaube ich Bayern 1 gehört oder Bayern 3 und da ging es darum, irgendwie gibt es auch da immer so ein provokatives Thema, wo irgendwie ein Hörer irgendwie ein Thema aufwirft und dann fragen die, okay, gebt mal eure Meinung dazu. Und die These war irgendwie, also eine Mutter, die sagt, ja, ich liebe meine Kinder sehr, aber irgendwie ist das Leben mit Kindern nicht mehr so schön, wie das Leben vorher war. Und ja, ob das denn so sein könnte und bli und blub und gut, jetzt seid ihr die falschen Ansprechpartner. Ja. Nee, vielleicht sind wir die richtigen Ansprechpartner. Ja, das, also im Sinne von, ja, das, ich würde das nie mit wir haben beantworten. Zumindest ein Leben vorher und ein Leben danach. Also bei dir, du kannst ja, ich kann noch nicht sagen, nichts dazu sagen, ich habe noch keine Kinder. Ja. Also ich habe das auch nur am Rande gehört, aber da, so die These war halt irgendwie, ja, ich liebe mein Kind über alles, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass ich nicht Mutter bin. So, also weil das irgendwie so Einschränkung, ja, bla bla bla. Also das, ganz ehrlich, diese Aussage so vollkommen losgelöst zu treffen, das werden dir alle Eltern unterschreiben. Also zumindest alle, die sich schon mal ehrlich und ernsthaft mit dem Thema befasst haben. Für jeden gibt es irgendwann diesen Moment, wo du dir sagst, das habe ich mir hier angetan. Himmel, Arsch und Zwirn. Lasst mich jetzt einfach mal alle in Ruhe. Also dieser Moment kommt. Ja, ja, klar. Und wenn dieser Moment nicht kommt, ich sage, dann hast du was wahrscheinlich an irgendeinem Punkt entweder falsch gemacht oder es läuft irgendwo was falsch, wenn du diesen Moment niemals hast. Ja. Aber es ist nur ein Moment im Normalfall. Ja. Generell würdest du diese Aussage bestimmt nicht unterschreiben. Bei uns ist es so, dass, oder also bei mir ist es zumindest so, dass ich mich, ja, das ist schon ein bisschen esoterisch vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise. Ich kann mich total über die Kinder aufregen und trotzdem ist irgendwas drin in mir, wo ich sage, oder wo was mitschwingt, ich will sie ja trotzdem nicht loshaben. Ja, ja. Also das ist, selbst wenn sie mir den letzten Nerv rauben. Gab es nicht diese, das ist doch vor 2 oder 3 Jahren schon irgendwie durchs Netz geflogen, Regretting Motherhood? Ja, genau, das, darum ging es. Das war das, ne? Das war das, dieses Thema, Regretting Motherhood. Genau, darum geht es. Das geht's war der dran. Hashtag darunter. Ja, ja. Ja. Genau das war das Thema. Genau, jetzt wo du das Stichwort sagst, das war das Thema, Regretting Motherhood. Das ist doch am Ende des Tages nichts anderes als eine so eine Art Midlife-Crisis, oder? Also, du willst doch. Nein, ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Ich glaube wirklich, dass das für manche Leute im Nachhinein einfach eine Scheißidee war. Und ich finde das auch, also ich finde das auch gut, dass man A, sich das selber eingesteht, B, auch darüber reden mag. Ja, aber es macht doch die Sache nicht besser. Was heißt denn besser? So. Macht die Sache doch für mich selber auch nicht erträglicher, wenn ich mir jeden Tag sage, ja, ohne Kinder wird es mir viel besser gehen. Nein, natürlich macht es das nicht besser. Und ja. Für die Kinder macht es die Situation auch nicht besser. Nein, aber es hilft zum Beispiel, wie bei vielen so Sachen, dass man darüber redet und sich das auch eingesteht, um einfach die Situation für sich selber besser in Kontext zu setzen, mit anderen Leuten vielleicht drüber zu reden. Weißt du, dass man einfach so ein bisschen Perspektive bekommt. Ich kann das total gut nachvollziehen. Dass Leute mit gewissen Entscheidungen, die sie fällen, im Nachhinein unzufrieden sind. Und das gehört halt, also Kinder zu kriegen ist halt häufig auch einfach eine bewusste Entscheidung, aber auch wenn es keine bewusste ist, kann man, also finde das jetzt nicht so schlimm. Ja? Ich weiß nicht, ob man das sowas so komplett losgelöst betrachten kann. Also ich denke, dass... Nee, natürlich kann man das nicht losgelöst betrachten. Nein, also ich glaube zum Beispiel, dass die Entscheidung, dass Kinder zu haben, eine schlechte Entscheidung war, auch unter Umständen immer was, ob damit zu tun hat, ob die Wahl desjenigen, mit dem man Kinder hat, auch vielleicht eine gute oder eine schlechte Wahl war. Ja, aber dann würdest du ja unterstellen, dass dann, also weil du mit dem zusammenlebst dann oder ja, auch wenn du Single-Mutter bist, ja? Zum Beispiel, ja. Also wenn ich von demjenigen getrennt bin und alleinerziehend bin, dann ist ja die Situation zum Beispiel schon mal im Regelfall eine ganz andere. Dann stellt sich die Frage vielleicht auf eine andere Art und Weise, ob das eine gute Entscheidung war, mit demjenigen damals Kinder zu kriegen. Das würde für mich aber nicht zwangsläufig die Frage stellen, ob es generell gut war, Kinder zu kriegen. Also ehrlich gesagt, weißt du, jetzt sitzen hier so drei Dudes und reden über Regretting Motherhood. Das finde ich schon schwierig. Ja? Wir sollten lieber über Regretting Fatherhood reden, wenn dann... Ja, aber das. Aber ja, ich weiß mal ganz ehrlich. Ja, aber der Punkt ist ja der, dieses Regretting Motherhood ist ja deshalb meistens also eher ein Thema als Regretting Fatherhood, weil, das ist natürlich nicht immer so, aber wahrscheinlich in der Welt irgendwie bei 90% aller Familien dürfte halt das Regelmodell sein. Ja. Das Regelmodell ist, dass die Mutter halt ihr Leben bis zum gewissen Grad aufgibt und sich um die Kinder kümmert. Hm. Also jetzt in Deutschland wird es nicht 90% sein, aber da sind es vielleicht 85%. Ja. So. Deshalb glaube ich halt, dass dieses Thema Regretting Fatherhood halt kein Mainstream-Thema ist, weil es einfach. Aber selbst da gibt es das ja. Ja, bestimmt, ja. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ah, scheiße. Ja, jetzt muss ich doch heute wieder mit den Kindern irgendwas unternehmen. Ja, ich würde aber viel lieber mit den Jungs saufen gehen. Aber ich seh das jetzt im Bekanntenkreis. Haben wir jetzt jemand, ein Pärchen, was irgendwie sind jetzt anderthalb, ein Dreiviertel Jahren zusammen und die kriegen jetzt demnächst ein Kind. Und das war schon irgendwie eine bewusste Entscheidung, aber die bewusste Entscheidung kam schon nach einem Jahr Beziehung. Mhm. Auch mit unser Alter, also auch nicht mehr ganz blutjung, die Frau in der Beziehung ein bisschen jünger, also 2, 3 Jahre jünger. Und da merkst du jetzt richtig, dass das echt, das Kind ist noch nicht da, halt echt extrem schwierig wird, weil er sich halt überhaupt nicht irgendwie darauf einlässt, so nach dem Motto, ich bin jetzt mal mehr daheim, aber die wohnen nur noch getrennt voneinander. Der will weiterhin sein Ding durchziehen, so. Also ich kenne das, krieg das auch nur so über Dritte mit, ja. Wo du so merkst, okay, als Frau gibst du da halt schon viel auf und du kannst als Mann, wenn du es drauf anlegst, ziehst du halt einfach knallhart dein Ding weiter durch, ja. Also, ist jetzt nicht, wäre jetzt nicht mein Modell, wäre auch euer Modell. Ist halt dann scheiße. Ja, war auch nicht euer Modell, aber du siehst es halt, dass es das auch gibt, ja. Und, ja. Und dann hast du halt diese Regretting Fatherhood-Geschichte dann halt bei sowas nicht, ja. Wobei, so, wo du jetzt halt irgendwie sagst, ja, scheiße, jetzt würde ich eigentlich viel lieber zum Saufen gehen. Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt zwangsläufig von Kindern abhängt, weil diejenigen, die unbedingt auf die Piste wollen und zum Saufen wollen, die werden das auch in irgendeiner Art und Weise mit Kind in ihrer Beziehung bis zum gewissen Grad wahrscheinlich ausleben. Also die wenigsten werden da irgendwie dann sagen, ja, jetzt hat sich mein Leben, jetzt krempel ich das von 0 auf 100 komplett um und ich gehe ab jetzt dann heute nicht mehr fort oder sonst irgendwie. Ja, Wastel, aber es ist doch immer, schau mal, es ist mal, eine ganz einfache Rechnung. Du wirst immer schauen, was will ich und was bin ich bereit dafür zu geben oder in Kauf zu nehmen. Richtig. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich kann jetzt nicht mehr fortgehen, weil mein Kind morgen in der Früh um 5 Uhr bei mir auf der Matte steht. Oder ich sage halt, ja, ich gehe trotzdem fort und stehe jetzt halt morgen um 5 Uhr auf der Matte und dann muss ich das halt irgendwie verkatert durchziehen. Also nur für den Weggehgedanken. Ja, aber ich finde, das ist mir alles eine viel zu nüchterne und eigentlich so in der Realität wenig existierende Betrachtung. Weil ich glaube, hier geht es nicht, also bei diesem ganzen Thema Regretting Motherhood oder Fatherhood geht es ja nicht darum, dass man jetzt mal so das gerade mal so ein bisschen blöd findet, sondern da geht es ja wirklich darum, dass du dein Leben auf eine Art und Weise anpassen musst, dass du dir vorher nicht vorstellen könntest und das macht dich halt dann depressiv oder... Aber du regrettest ja nicht, weil du hinterher feststellst, dass du Kinder gar nicht leiden kannst. Das ist ja nicht der Punkt, sondern du... Nee, weil du frei... Wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute das bedauern, weil sie ihren Lebensstil auf eine Art und Weise verändern müssen. Anpassen müssen, den sie nicht gut finden. Oder die Anpassung, die sie nicht gut finden. Und das kann ich, also ganz ehrlich, ich finde, das ist ein total legitime Empfindung und ich finde es auch gut, dass da irgendwie drüber geredet und diskutiert und sich ausgetauscht wird, weil es ist halt nun mal so. Und die Frage ist doch, mit welcher Vorstellung bist du denn vorher denn reingegangen, dass alles so weitergeht, wie es immer schon ist war? Ist doch egal, ist ja mit welcher so Vorstellung du vorher... bist ja gar nicht mit einer bewussten Vorstellung reingegangen. Ich wollte gerade sagen, das ist halt einfach passiert. Letztlich ist es halt auch egal, mit welcher Vorstellung du reingehst. Die Frage ist ja, wie du damit hinterher umgehst und wenn du halt einfach diese Anforderungen, die sich dir plötzlich stellen, wenn du damit nicht klarkommst, dann hast du halt ein Problem. Okay, das ist aber ein anderer Punkt, meines Erachtens. Zum Wohl. Zum Wohl, Männers, wir trinken jetzt Birra Moretti aus Italien. Ich finde ja Birra Moretti hat so ein geiles Logo. Das müsste eigentlich ein deutsches Bier sein, weil da sitzt so ein alter, sieht so ein Bild mit so einem alten Typ drauf, der so einen Hut auf hat. Das ist der Herr Moretti vielleicht. Wow. Das Bier ist L'Authentica. Geht gut runter. Das Authentische. Ja, ist okay. Kriegt man auch in Südtirol viel, ja. Schankbier steht drauf. Ja, also Jens, du sagst, du kannst es nachvollziehen, dass sich da Leute mit dem Gedanken tragen, nicht, dass es dich selbst betrifft, aber ich finde es auch nachvollziehbar, das muss ich einfach auch sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage... Ich meine mal ganz ehrlich, warum gehen denn die meisten Beziehungen kaputt, sobald die Kinder da sind? Ja. So, weil man halt einfach, weil die Realität nicht mehr so aussieht, wie man sich das halt vorgestellt hat und wie sie auch vorher war, ja. Also, bei uns ist das ganz klar. Wir haben uns niemals, als wir noch keine Kinder hatten, so hart gestritten. Wie mit Kindern. Wie mit Kindern, ja. Weil es da einfach um ganz, ganz tiefe Überzeugungen geht, weil man plötzlich merkt, dass das eigene Verhalten sich ganz, ganz anders auf jemand Dritten auswirkt, also auf die Kinder auswirkt. Ja. Und auch das Verhalten des Partners sich auf die Kinder auswirkt. Ja? Und plötzlich fällt dir auf, da sind wir ja gar nicht einer Meinung. Da hätte ich jetzt in der Situation aber ganz anders, warum hast du das jetzt so gemacht? Ja. Das war ja total scheiße und so weiter und so fort. Ja. Und dann so, das schaukelt sich so hoch und ja, man wird da müde und hat sowieso keine Kraft mehr und irgendwie muss man den Alltag irgendwie noch stemmen. So. Ja, ja, ja. Und dann, man muss sich das wirklich, ich glaube, man muss sich das immer so im Kleinen denken, ja. Also stell dir vor, irgendwie du hast schon eine Woche lang nicht mehr als drei Stunden am Stück geschlafen. Da kommt noch eine Krankheit dazu. Ja. Du hattest irgendwie schon seit einem Dreivierteljahr keinen Sex mehr oder so. Die macht sowieso alles falsch. Der macht alles irgendwie nur zu 70% richtig. Ja. Das Kind hat dich irgendwie gerade dreimal angekotzt und hat noch Durchfall, so. Ja. Ja, mein Gott, natürlich ist das anstrengend, ätzend, und dass es dann einfach zu großen, großen Spannungen kommt und so und dass dann darüber auch Beziehungen auseinandergehen, ich finde, das ist normal, kann dich verwundern. Es gibt so ein schönes Lied von Fatoni, da heißt's, Beziehungen, die länger halten, halten einfach mehr aus. Ja, und ich finde, das ist ein total nüchterner, also das gefällt mir wirklich, weil es so schön nüchtern meines Erachtens so diesen Kernpunkt trifft, ja, so, man muss halt einfach mehr aushalten können, dann funktioniert es halt auch einfach. Ich habe jetzt was mitgekriegt, du hast seit einem Dreivierteljahr keinen Sex mehr gehabt. Das war mir klar, dass du das jetzt in dem Moment meinst, mitzukriegen. Nein, ich glaube, das ist ein ganz valider Punkt, ja. Also klar, also mehr aushalten, klar, das ist nicht unbedingt ein Kennzeichen, also ein Merkmal von einer guten Beziehung, ja. Also, aber bis zu einem gewissen Grad halt schon, ja, dass man sagt, okay, man ist halt, schmeißt nicht schnell was über einen schnell weg, sondern man ist auch bereit, da mal letztlich Kompromisse einzugehen oder wie man das nennen will. Das ist ja immer so ein bisschen mal so meine Generalkritik an diesem, wie ich finde, hollywoodisierten Beziehungsbild, was offensichtlich so durch die Gegend schwirrt. Ja. Also ich jetzt bin ich selber kein romantischer Mensch, aber ich finde halt auch, wenn man immer nach den großen Gesten sucht und sich daran so aufgeilt, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn es hinterher nicht passiert, weil ganz ehrlich, das Leben ist halt nicht Pretty Woman und tralala, ja. Und es ist noch nicht mal 4 Hochzeiten und ein Todesfall und noch nicht mal Notting Hill. Ja, sondern das Leben ist halt einfach meistens verrotzte Nase, vollgekackte Windeln, aber trotzdem. Dazu empfehle ich hollywoodtechnisch jetzt High Fidelity, da wird das genau so behandelt. Genau. Aber trotzdem kannst du froh sein, ja, wenn es nur die vollgekackte Windel ist, weil es geht immer schlimmer. Ja, ja, klar. Na, selbstverständlich geht es immer schlimmer. Und auch generell denke ich, dieses Regretting irgendwas, das ist halt immer nur eine einseitige Rechnung, die du aufmachst. Ja, weil du halt auf der anderen Seite halt auch viele Dinge erlebst und geschenkt bekommst, die du, klar, die musst du in irgendeiner Art und Weise auch annehmen, aber die du halt einfach, wenn du nicht Eltern bist, halt einfach nicht kriegst. Also. Ja, aber das ist ja, weißt du, das erfordert ja so eine so hohe emotionale oder Empathiefähigkeit, sich sozusagen in etwas reinzudenken, was man selber gar nicht hat. Also ich persönlich merke schon immer, also ich finde, da scheitert man schon sehr häufig dran, ja. Sich in Situationen reinzudenken, wie denn das Leben wäre, wenn die Vorzeichen genau andersrum wären. Also ich denke mir immer, mit der 30 Single, was kann einem Geileres passieren, ja? Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Genau, und dann habe ich wieder Leute, die mir sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Ja, du führst doch das geilste Leben, ja? Du kannst dich ganz entspannt abends, wenn du nach Hause kommst, irgendwie mit deiner Frau und deinen Kindern an den Esstisch setzen. Ihr esst gemütlich, ihr bringt die Kinder ins Bett und dann kannst du dich gemütlich auf deine Couch hocken und wegratzen. Und wenn du Glück hast, wird auch noch gepimpert. Wenn du Glück hast, wird auch noch gepimpert. Genau. Wobei, das glaube ich jetzt nicht der Punkt, aber dieses sich einfach entspannen und nicht auf Partnersuche sein zu müssen. Ja. Ja? Also ich glaube, ich kann das ja relativ gut einschätzen, weil ich ja auch lange Zeit Single war. Auch mit Mitte 30 noch. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Also ich war natürlich als Single deutlich mehr unterwegs, war viel mehr auf Partys und so. Fehlt mir das? Nö. Also bei mir ist halt eher jetzt so der Punkt, dass man sagt, okay, ist es auch nicht schlimm, wenn du abends am Wochenende, am Freitagabend halt nichts machst, sondern einfach gemütlich daheim auf der Couch bist mit der Frau, ja? Ist auch okay. Ja. Also es ist halt anderer Blickwinkel da drauf und aber das ist doch vom persönlichen Typ irgendwo abhängig. Also, ja, klar. Weißt du, ich kenn Leute, die haben Kinder und die gehen freitagabends fort. Und ich kenne andere Leute, die führen halt eine Beziehung und die gehen halt weder Freitagabend noch Samstagabend noch sonst irgendwann eigentlich fort. Die sitzen jeden Abend irgendwie daheim und die siehst du gar nicht mehr. Ja. Also ich denke, das ist genau der Punkt. Ich für mich sage halt, man muss da einen vernünftigen Mittelweg finden. Natürlich ist es schön, also zum Beispiel früher, wenn du Single warst, hast du samstags abends nicht daheim auf der Couch gesessen, dann bist du ja depressiv geworden. Dann hast du dich halt mit Freunden getroffen, warst was essen, was vielleicht feiern oder sowas. So, und manchmal, auch gerade bei mir im Job, wenn das echt eine anstrengende Woche war, dann hast du dir manchmal vielleicht auch gedacht, boah, wäre jetzt auch schön gewesen, einfach abends mal nichts zu machen, aber das hast du nicht gemacht. Also, oder nur in Ausnahmefällen, wenn du total tot warst. Das ist dann wieder schön. Auf der anderen Seite finde ich es halt schwierig und da achte ich halt schon drauf oder wir halt auch drauf, dass du nicht so zu totalen Stubenhocker verkommst, ja, und dann sagst, naja, gut, wir zwei sind uns halt genug, ja, oder jetzt in der Familie, wir drei sind halt sonst genug, also vier, also wenn du Kinder hast und ich mache überhaupt nichts mehr, ja. Also ich glaube, das ist halt immer so der Kompromiss, den du finden musst und deshalb, ich würde aber auch eher sagen, also dieses Single-Dasein, gerade so mit Mitte, Ende 30, das ist nicht schön. Also zumindest nicht, wenn es nicht selbst gewählt ist. Genau, also wenn du sagst, hey, ich brauche das nicht und so, ist okay. Mhm. Aber wenn du sagst, naja, eigentlich schon, dann ist das eher deprimierend, glaube ich. Ja, weißt du, du kannst ja dann immer noch zwar selbst wählen, aber was du natürlich trotz allem nicht selbst wählen kannst, ist deine Umgebung. Und wenn einfach die Leute da um dich rum alle heiraten, alle Kinder kriegen und das ist wahrscheinlich der entscheidendste und wichtigste Punkt. Auch keine Zeit mehr am Wochenende. Das würde ich noch gar nicht mal unbedingt sagen, ja, sondern weniger Zeit auf jeden dass Fall. Dass du einfach keine gemeinsamen Gesprächsthemen mehr findest. Das finde ich das wirklich Tragische. Dass du einfach mit Leuten, die in so einer komplett anderen Lebenssituation stecken, die weder was, also in meinem Fall zum Beispiel, weder was mit Heirat, noch mit Kindern, noch mit Haus oder Garten an der Backe haben oder vielleicht auch noch irgendwie zwei, drei andere Hobbypunkte einfach nicht teilen, dann wird es irgendwann so, okay, jetzt wird das Gespräch ja langsam ein bisschen zäh irgendwie. Ja. Auch wenn du die Leute seit x Jahren kennst und immer mit denen vielleicht schon befreundet warst. Ja. Ja, dann läuft es häufig darauf raus, dass du dann über alte Kamellen redest. Dann, na klar. Ende des Tages weißt du noch damals, als wir noch jung waren. Ja, oder politisieren. Ja, das funktioniert doch immer. Politisieren und philosophieren. Ja, aber dazu musst du ja jemanden wie dich haben, der dann auch mal mitreden kann, ja. Dem er so ein Stichwort gibt und der dann da so gleich mal einen ablässt. Ja. Oh, die Kirche läutet, ne? Der Undertaker kommt raus. Jetzt pass auf, wenn der Hügel hier hinten aufspringt. Was letztes Mal eine kurze Frage zur Biertechnik. Ja. Achso, jetzt. Ja. Also, ich hätte jetzt ja hier noch so einen Dolden Dark Porter. Die Frage ist nur, wenn wir das getrunken haben, dann brauchen wir danach kein helles Bier mehr trinken, dann ist der Mund kaputt. Möchtest du ein helles oder soll ich die Kiste Crew aufholen? Das war jetzt ja die Frage, ob wir noch ein Crew trinken wollen. Ist das kalt oder ist das nicht kalt? Das steht seit Stunden im Kühlschrank. Das wäre die Frage, Jens. Was meinst du denn? Willst du noch ein Crew mittrinken? Ja. Ja, dann hole ich mal. Ich hole mal den Bottich. Den Bottich. Hol ihn. Hol ihn den Bottich. Hol ihn her, den Bottelich. Wir würden jetzt aber schon mal, bevor du den Bottich holst, schon das nächste Thema einleiten. Na nee, doch nicht. Hol den Bottich. Ja, wir überraschen dich dann einfach. Lass dich überraschen. Hast du noch hier so Spezialthemen in petto? Oder? Nee, hau raus, was du willst. Ich habe mir jetzt nur so mal so Gedanken gemacht, ob wir mal so ein kurzes Update zum Thema Dieselgate und Abgasaffäre mal so besprechen wollen würden. Es ist ja schon irgendwie einiges passiert. Ist es das? Ja. Ja gut, jetzt ist Winterkorn, ist halt heute angezeigt. Jetzt ist Winterkorn in den USA angeklagt worden. Und es gab die große Razzia bei BMW. Ja, stimmt. Aber das ist irgendwie, also jetzt muss ich da zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt da das nicht weiter auch intensiv nachverfolgt, aber okay, es gab mal eine Eilmeldung, dann hieß es ja hier BMW und so. Ja. Aber hat mir danach noch was davon gehört? Nee, und ehrlich gesagt, also weiß ich nicht, vielleicht. Ich habe nur jetzt mehrmals die Radiomeldung gehört, irgendwie, ja, hier BMW Leasing, wir garantieren, unsere Autos sind sauber, bla bla bla und mit Geld zurück und hast du nicht gesehen. Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also das war doch echt so ein Aufflackern. Es hieß Razzia bei BMW. Mhm. Das ist jetzt wie lange her? 3-4 Wochen? Ja. Hatten danach nie wieder was gehört. Also ich. Also wahrscheinlich haben die dann auch da irgendwie, vielleicht ist da jemand angeschwärzt worden. Irgendwie, und da ist aber nichts. Oder es ist unter den Teppich gekehrt worden. Weil BMW hat ja bis dato steif und fest behauptet, wir haben nichts gemacht, ja. Ja, also ich finde das alles total absurd und mich ärgert es auch so ein bisschen, dass da nicht so ein bisschen Transparenz reinkommt. Transparenz reinkommt, ja. Was ist los mit der Journalie, ja? So, gibt's da nichts mehr zu recherchieren oder ist das einfach so ein closed job, dass man da irgendwie nicht reinkommt? Woran liegt's? Was machen die Aufsichtsbehörden? Was machen die Gerichte? Also ich habe zum Beispiel gehört, es gibt wohl irgendwie vom ist das vom ADAC oder so? Oder von. Ich glaube, der ADAC hat doch auch so eine Rechtsschutzversicherung, die sozusagen mitverkaufen. Ja, ja. Und da gibt es irgendwie, glaube ich, eine mehrseitige Liste an Urteilen, wo Privatpersonen gegen deutsche Autokonzerne geklagt haben, mit Hintergrund, mein Auto verspricht nicht das, was es mir. Es hält nicht das, was es verspricht. Genau, hält nicht das, was es verspricht. Geht es gerade um die Zulassung von Sammelklagen? Oder? Nee, es geht gerade um Dieselgate. Update der Diesel, ja. Dieselaffäre. Also auf jeden Fall gibt es wohl dann eine Reihe an Urteilen, wie Leute irgendwie ihren Kaufpreis zurückerstattet bekommen oder sonstige Wandlungen ihres Kaufvertrages irgendwie hinter sich haben. Ja. Das ist alles irgendwie kein großes Thema. So. Ja, in Deutschland nicht. Und in den USA kriegen die halt alle eine mega Abfindung. Ja. Den Winterkorn haben sie doch jetzt hier gerade aufs Korn genommen. Also wir hatten gerade darüber gesprochen, ja gut, Winterkorn hat jetzt irgendwie, das ist das Neueste heute. Aber wir haben uns halt gefragt, jetzt gab es da bei BMW eine Razzia. Hat man gehört vor x Wochen und also ich habe davon nichts mehr gehört, ja. Und es gibt wohl offensichtlich tatsächlich viele, viele Gerichtsurteile, die alle nicht rosig für die Automobilhersteller aussehen, aber irgendwie wird das auch gar nicht. Weißt du, ich würde ja eigentlich erwarten, dass so ein journalistisch angehauchtes Blatt wie die Zeit oder die Süddeutsche mal einfach auflistet, hallo liebe VW-Fahrer oder liebe Audi-Fahrer oder so, wenn ihr einen Diesel der folgenden Generation habt, dann habt ihr laut Gerichtsurteil tralala folgende Ansprüche. Ja. Ja? Naja, also. Warum passiert das nicht? Weißt du, ich denke, die Sache ist nicht so einfach für sag jetzt mal zum Beispiel Printmedien oder ähnliches, weil dann natürlich schon auch die ganzen Autobauer große Werbekunden irgendwo sind. Ja. Und da kann ich nicht einfach... Dann gehe ich halt bei irgendwie, also dass da nicht irgendwie kleinere, die halt nicht da so von den Printmedien abhängig sind, irgendwelche Online-Blogs oder so. Also man liest da ja gar nichts zu. Das ist das, was... Ja, aber die haben ja... Nicht, mal schau mal, die haben doch nicht diese... Reichweite. Also du... Na, du musst schon mal, der Standardverbraucher geht doch her und liest, was weiß ich, liest Spiegel Online, liest Bild.de, liest Süddeutsche.de, liest, genau. liest die Welt.de, ja. liest vielleicht FAZ.de, THZ.de. So. Aber die sind jetzt mal vielleicht von der Taz abgesehen, die sich da vielleicht noch ein Stück weit irgendwie unabhängig versucht zu gerieren, aber alle anderen sind am Ende des Tages bis zu einem gewissen Grad immer von ihren Werbekunden abhängig. Und natürlich versuche ich irgendwie journalistisch investigativ, meinungsneutral alle Seiten betrachten und so weiter und so fort darzustellen. Aber bis zu einem gewissen Grad werde ich natürlich nicht die Hand beißen, die mich füttert. Natürlich kannst du gewisse Sachen indirekt machen. Sprich, du berichtest über Gerichtsprozesse, die geführt worden sind. Dann quasi ist das so ein bisschen durch die Hintertür. Das kannst du schon machen. Ja, also ich meine, das kennt man ja tatsächlich, die Aussage. Ja. Ich glaube irgendwie, war das nicht irgendwie mal Mercedes-Benz, die mit, ich glaube gegenüber der FAZ, mit Einstellung von Werbebudget irgendwie gedroht haben. Also ich meine, mich da irgendwie was erinnern, an irgendwas erinnern zu können. Ja, aber schlimmer ist ja, dass Damoklesschwert das über dir schwebt. Weil wenn Mercedes-Benz hergeht und der FAZ mit Werbeeinschränkungen droht, dann geht die FAZ unter Umständen her und sagt, Leute, pass mal auf, Mercedes droht uns mit Werbeeinschränkungen, wenn wir darüber berichten, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Viel schlimmer ist halt, glaube ich, immer diese... Wenn man halt die Drohung noch gar nicht ausgesprochen hat. Genau. So, was trinken wir jetzt, Kai? Ja, wir haben der Roundhouse-Kick oder was? Nee, wir haben jetzt ja die... Der Wastel hat... musst du gleich mal erzählen, wo du es gekauft hast, würde mich mal interessieren. Hat praktisch einmal eine kleine Kiste gekauft. Da sind von der Crew Republic hier aus Unterschleißheim eigentlich alle Biere drin, die aktuell produzieren, bis auf das Festbier. Das heißt, es sind in Summe 8. Ist da auch dieses Ex bla bla bla? Also diese diese Sonderbiere nicht, aber die im normalen Sortiment haben. 8 verschiedene. Der Barley Wine ist aber dabei, also den Rest in Peace Barley Wine, den würden wir uns nachher vielleicht nochmal reinballern. Und dadurch, dass ich die alle schon kannte und den habe ich schon lange nicht mehr getrunken, habe ich gesagt, trink mir das mal. Wir trinken das In Your Face IPA, West Coast IPA. Auch Bukake IPA genannt. Bukake IPA. Das Ding hat natürlich echt... Jetzt muss ich den Explizit-Tag... Ach nee, wobei... So bing, bing! Das Ding hat echt auch, glaube ich, ganz gut Dampf, 6,8%, aber es riecht geil. Wie schmeckt es? Ich habe es noch nicht probiert. Ich finde es ein bisschen... Fällt ab. Ja, also gegen die Nase. Ja, wir sind aber auch kurz vorm Zenit, das muss man auch sagen. Doch, ist schon lecker. Ist aber nicht so bitter. Also die Ibus sind nicht so stark. The Ibo Force is not strong with you. Okay. Wir haben ja heute May the 4th be with you, ja. Ja, stimmt. Das ist 4. Mai tatsächlich. So sieht's aus. Star Wars Day. Ja, Star Wars Day. May the 4th be with you. Ja gut, also irgendwie zu dem Dieselgate, ich kann da nie, irgendwie, ich finde das schon suspekt, aber ein Gedanke, der mir dabei durch den Kopf gegangen ist, als wir da jetzt gerade drüber gesprochen haben und über Medien und Unabhängigkeit und Werbeanzeigen und so weiter, ist ein Thema, was ich vielleicht auch mit euch mal besprechen wollte. Wir haben aktuell ein Abo von der SZ. Mhm. Aber ein rein digitales Abo. Mhm. Das heißt, ich kann mir die, also so ein Pro, du als Drucker. Ja, als Drucker. Jetzt kommen wir aber dazu, ja. Meister, sag nicht Drucker, ja. Mediengestalter. Ich pflüg mit dir den Garten. Ja, Entschuldigung. Auf Druckern reite ich in die Arbeit, ja. Also, das ist halt so ein Probeabo. Ja. Irgendwie Katar hat das abgeschlossen in 12 Wochen und du hast halt einfach die SZ Plus, also online, und hast halt den digitalen Download. Und ich muss sagen, ich nutze das so semi. Also hat da ein bisschen mehr vielleicht. Ich habe jetzt dadurch, dass ich mir ein neues iPad gekauft habe und das auch für die Arbeit so ein bisschen nutze, nutze ich ein bisschen mehr, wenn ich mal im Zug oder so lese. Und jetzt gerade am Wochenende lese ich dann doch die SZ am Wochenende auf dem Ding. Mhm. Und ich kann da sagen, ach ja, das ist ja schon schön, aber ich hätte am Wochenende schon gern so eine ausgedruckte Ausgabe. Ja, aber so. Und dann habe ich gesagt, ja, das sowieso. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann kann man das ja machen. Jetzt werden wir da auch ein normales, also ein Abo abschließen, wo das gibt es wohl so eine Kombi-Wochenende Printausgabe, ansonsten digital. Aber was mir da wieder aufgefallen ist, und das hatte ich auch letztens, gab es bei Twitter da so ein paar Tweets zu, wenn du die Kosten, die die deutschen großen Flaggschiff-Zeitung anschaust, also wie jetzt, was weiß ich, die SZ, die FAZ und so weiter, also da kostet das halt, selbst das digitale Abo, irgendwie 40, 50 Euro im Monat. Eine New York Times. 1 Euro pro Woche. Ja, oder. Wöchentlich kündbar. Oder 7,99 oder irgendwie sowas. 1 Euro pro Woche. Ja, so. So, wie finanziert, also jetzt ist ja halt die Frage, jetzt, okay, wie finanziert das die New York Times? Macht die das alles über Werbung? Also, weil ich finde das ja schon prinzipiell gut zu sagen, wenn du es dir leisten kannst, und das kann ich, zu sagen, okay, ich unterstütze Journalismus und ich unterstütze diese Instanz der Journalie und der Medien als Kontrollinstanz gegenüber der Politik, als Kontrollinstanz gegenüber den Unternehmen und so weiter. Und dann sage ich auch, okay, dann muss ich das Geld wohl, nehme ich das jetzt in die Hand und bezahle das jetzt halt, ja, weil ich einfach sage, okay, die SZ, das lese ich gerne, das passt, dann zahle ich halt die 40 Euro, ich kann es mir aber auch gut leisten, so. Aber wie kann es eine New York Times halt sich erlauben, das für 1 Euro zu machen? Machen die es rein über Werbung? Also ich glaube, sind die dann weiterhin so neutral und so objektiv allen Unternehmen gegenüber? Oder, also das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie es in den USA laufen kann, 1 Euro pro Woche und in Deutschland kostet es 40. Also ich glaube, dass du mal grundsätzlich festhalten musst, du hast halt immer bis zu einem gewissen Grad, du hast Fixkosten und flexible Kosten. Und die Fixkosten, die ändern sich ja nicht. Und wenn, solange du online produzierst, hast du eigentlich so gut wie keine flexiblen Kosten. Also nichts, was Auflagen abhängig ist. Variable Kosten, ja. Genau, variable Kosten, das meine ich. Also du musst nicht mehr Papier kaufen oder sonst was. So, das heißt, wenn das Ding, der Content quasi online ist, dann ist damit bis zu einem gewissen Grad, aber ist deine Kostenstruktur abgedeckt. Und jetzt hat aber die New York Times meines Erachtens einfach eine Reichweite von New York bis einmal um die Welt. Einmal um die Welt, New York. Und die Süddeutsche Zeitung, die hat eine Reichweite von München bis Hamburg. Also meinst du, die meinst du über die Menge der Abonnenten? Ich denke, dass die New York Times in Singapur genauso gelesen wird wie in Peking, wie in, was weiß ich, Addis Abeba, wie Tel Aviv, wie Ankara, sonst also irgendwo. Also dann ist deine These, die machen es einfach über die Masse. Bis zum also die kriegen, ja. Die haben letztlich die gleichen Kosten für ihre Redaktion und so weiter, wie das eine Süddeutsche Zeitung hat, aber die haben halt einfach Faktor X an Abonnenten. Auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Und zwar, der Faktor X ist nicht doppelt, sondern der ist, glaube ich, schon bedeutend höher. Jens, was sagst du? Also meine Grundthese ist ja, dass diese ganzen Medienhäuser bzw. Verlage das schon seit Jahren falsch machen. Die versuchen durch einen überhöhten Preis ihren Premium-Anspruch auch zu signalisieren. Und das ist einfach Schwachsinn. Also das heißt, das ist kein kostenbasiertes Pricing, sondern ein... Das ist so ein Signalpricing, deswegen, meines Erachtens. Ja? Mhm. Also konkret, ich habe es schon vor 15 Jahren, glaube ich, bei Premiere gesagt, für mich ist nicht nachvollziehbar, warum dieses scheiß Abo für Sky so fucking teuer ist. 70 Euro oder sowas im Monat, ja. Ja gut, also die meisten Leute werden wahrscheinlich irgendwie so ein 35-Euro-Paket oder so haben. Ja. Ja? Jetzt siehst du, dass Netflix das für 10 macht und The Zone... Das Sportpaket auch für 10, so. Und hast du eigentlich das Gleiche, was, wenn nicht besser, als das, was Sky macht. Richtig. Für die Ich habe so ein Abo, kostet mich 52,50 im Vierteljahr. GZ heißt das oder so. Ja, ja. Da kannst du aber leider nicht drüber entscheiden. Nee, kann ich auch nicht. Ist aber auch gut so vielleicht, ja. Also ich verstehe das einfach nicht, ja. Ganz ehrlich, macht es mir einfach leicht, euren Output zu konsumieren. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, in einer Woche, wo ich Zeit habe, der Süddeutschen einen Euro oder von mir aus auch zwei hinzulegen, wenn ich weiß, dass ich in der nächsten Woche das nicht machen muss. Pro Woche meinst du jetzt einen Euro? Also für mich ist immer dieses klassische Beispiel New York Times. Ja, ja. Wenn ich was lesen will, dann lege ich denen einen Dollar hin und dann lese ich das. Und dann lese ich in der Woche irgendwie 10 Artikel bei denen, ja. Und dann ist gut. Dann habe ich das Gefühl, da habe ich für den Artikel 10 Cent bezahlt, Haken dran, so. Aber in der nächsten Woche kündige ich das Ganze wieder, ja. Da muss ich nicht mehr zahlen. Ja. Warum erlaubt mir das diese Deutsche nicht? Warum muss ich bei denen immer ein 3-Monats-Schnupper-Abo für 25 Euro abschließen? Ja. Ich will nicht 25 Euro ausgeben. Ich will 2 Euro ausgeben, 5 Artikel dafür lesen und gut ist. Ich muss jetzt mal fragen, weil ich es selbst nicht gemacht habe, was ist jetzt bei der Spiegel Online? Die haben doch auch diese Plus-Artikel oder sowas? Oder wie heißt das? Plus-Artikel und genau, Daily. Ja, und dann zahlst du, aber da, wie ist das da? Da zahlst du dann erst wenn du eine gewisse Grenze überschritten hast, dann zahlst genau, du halt dafür. Aber ja. Das ist ja dann so ähnlich, aber wie du es haben wollen würdest. Ja, aber oder? Die Grenze ist so minimal. Ich glaube, die ist bei 3 Artikeln schon so die Grenze. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, Spiegel Online ist kein Produkt, für das ich zahlen möchte. Nee, das ist der Punkt. Ich sag nur vom Prinzip her. Ja, genau. Ich finde die Süddeutsche halt, die Süddeutsche Plus-Artikel und so, das finde ich schon, sind schon oft welche dabei, die ich halt gerne lesen will. Das wird jetzt aber über diesen Bezahlcharakter drüber hinausgehen. Ich finde, was die nicht gut machen, ist das gut absetzen. Weil ich finde schon, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen einem frei zugänglichen Online-Rotz und ich finde, den liest man oft. Ja. Es dürfte sogar der Hauptteil sein dessen, was du an richtig, genau. Und dann steht da schön SZ Plus dahinter. Aber außer diesem Plus-Ding, wo ich nicht hinkomme, erkenne ich nicht, ist dahinter dann sozusagen da qualitativ mehr Content, etwas Hochwertigeres. Ja. Und deswegen verkauft sich das meines Erachtens nicht gut. Hm. Wir können ja mal erstens Heribert Brandl dann für die nächste Podcast-Ausgabe hier ich frage mal, ob er sich mal einen Abend freinehmen kann. Ja. Ich finde diese... Oder Beispiel, also finde ich übrigens eine gute Idee, ja. Ich möchte gerne alle Artikel von Heribert Prantl aus dem Printteil lesen. Warum kann ich das nicht? Ja, ich dachte, du willst die alle ausschließen. Ist ja egal, ja. Ja. Oder ich will nur den Wirtschaftsteil lesen und zahle dafür halt leider nicht die 40 Euro im Monat, sondern bitte nur einen Fünfer im Monat. Warum kann ich das nicht? Weil sich diese Verlage Fall immer finanzierst. Weil sich die Verlage immer als Kurator verstehen. Das ist weißt mir schon aber, klar. Bist du, aber es ist einfach du, nicht, es ist nicht vom Kunden her gedacht. Aber schau mal, genau auf diesem Prinzip beruht aber auch die Festpreisbindung bei den Büchern in Deutschland. Weil du da halt auch quasi luxuriösere, teurere Bücher in Kleinauflage in irgendeiner Art und Weise querfinanzierst. Ja, klar, natürlich. Und das tun die Zeitungen auch bis zum gewissen Grad, natürlich. Weil den Sportteil könnten die an 98% der Leser verkaufen, ja, den ja. Feuilleton vielleicht noch an 60% der Leser Panorama. Oder den Wirtschaftsteil und die Politik auch, aber dann, genau, Panorama auch dann hoch, ja. Aber weiß ich nicht, Regionales ist halt, sag ich mal, über die Gesamtleserschaft gesehen dann eher marginal oder so. Ja. Also, aber ich finde es interessant, dass du das jetzt sagst, weil bei mir ging das ja ähnlich. Ich habe auch einen Anruf von der Süddeutschen bekommen. Ja. Und dann kommen die dann irgendwie mit, ja, hier 12 Wochen für 19,99 oder irgendwie sowas. Ich so, Leute, ganz ehrlich, ich will nicht so eine Printausgabe von euch zu Hause liegen haben. So am Wochenende finde ich das ganz schön, aber auch jetzt mit 2 Kindern, ich komme nicht dazu. Das ja, vielleicht bist du aber aktuell, ich meine, wir sind jetzt vielleicht noch eher diejenigen, die generell bereit sind, Nachrichten zu lesen, aber vielleicht bist du wirklich mit Kindern auch nicht unbedingt 100% die Zielgruppe. Vielleicht naja, die Zielgruppe wäre ich von denen schon, aber ich bin sozusagen, wenn ich mich realistisch einschätze, funktioniert es halt für mich nicht. Ja? Schau mal, wenn ich jetzt... myself im gleichen Job in 15 Jahren anschaue. Ja. dann arbeite ich da vielleicht immer noch im Schichtbetrieb. Ja. Und habe demzufolge, wenn ich Frühschicht habe, bin ich circa 2:45 am Nachmittag daheim. Oder umgekehrt, wenn ich Spätschicht habe, fange ich um 12 was arbeiten an, muss ich um 11 das Haus verlassen. Mhm. Also ganz ehrlich, da ist ja so eine Zeitung. Tageszeitung, das ist ja das Nonplusultra. Da mache ich mir in morgens um die Kinder muss ich mich nicht kümmern, weil die sowieso schon irgendwo ausgezogen sind, oder wie immer. Da mache ich mir eine schöne große Tasse Kaffee und setze mich hin und lese da 1,5 Stunden meine Zeitung. Und jetzt bin ich halt vielleicht einfach nicht der Typ dazu, der sich dann vor sein iPad setzt oder was. Da ist auch meine Aufmerksamkeitsspanne bedeutend geringer, als wenn ich eine gedruckte ich pflichte dir da schon bei. Also ich bin ja wirklich sehr digital unterwegs und ich habe mittlerweile auch so beruflich alles irgendwie, was mit Blatt Papier zu tun hat, komplett beiseite gelegt. Gibt's bei mir nicht mehr. Also alles komplett digital, auch jetzt komplett Notizen und so weiter. Aber ich merke halt auch, dass ich glaube schon am Wochenende so eine Printausgabe, das wäre schon, hätte schon anderen Charme. Also ich glaube, ich würde das intensiver lesen. Du neigst halt dazu, wenn du sowas auf dem iPad liest, obwohl ja die Ausgabe und die Struktur die gleiche ist, dass du schneller halt mal weiterwischst. Weil der Charme, den das halt hat, wenn du so eine Printausgabe liest, ist ja, du machst das auf und du siehst auf einen Blick mal so, okay, was sind jetzt so gerade die Themen? Das siehst du in der digitalen Ausgabe auch, aber es sind meistens nur sehr, sehr kurz die Texte, praktisch nur die Überschrift, ein Bild und dann musst du schon dann reinklicken und so. Also es hat schon einen anderen Charme, ja. Also wenn es gut gemacht ist, es gibt ja da auch wirklich wissenschaftliche Erhebungen darüber, in welchem Grade Texte einfach rein, wollen wir es mal physikalisch gesehen, ermüdend sind. Da geht es um den Grauwert des Lesestücks an sich, sprich wie eng sind vielleicht die Zeilen beieinander, wie unterscheidet sich der Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund. Da geht es auch um die Schriftart. Also viele Bücher sind zum Beispiel in Serifenschriften gehalten, weil die tendenziell nicht so ermüdend fürs Auge wirken wie jetzt der Serifenlose, also welche, die keine An- und Abstriche irgendwie oben und unten haben. Und ja. So. Und ich denke, dass das halt, sag jetzt mal, von daher oft im gedruckten Zustand deine Aufmerksamkeitsspanne weiter fasst, als es das vielleicht digital. Ja, ich glaube, man muss dann aber auch nochmal differenzieren. Also liest du was auf einem LCD-Bildschirm, also einem iPad oder sonstigen, oder liest du das halt in so einem E-Ink-Display? Mhm. Also nicht umsonst haben sich jetzt halt die Kindles durchgesetzt, weil einfach man sagt, okay, das kann man angenehm lesen. Ja, mhm. Das hat mittlerweile den Touch von Papier. Aber zum Beispiel ein Buch, okay, aber ich wollte jetzt nicht die Süddeutsche auf dem Kindle lesen. Irgendwie, also wäre mir zu klein und so. Also ja, weil dir der Kontext fehlt, diese Seite. Ne? Genau, so, also das heißt bei dem iPad, bei der App schon ein bisschen besser, aber irgendwie so eine Tageszeitung. Jetzt muss ich mal kurz fragen, also diese digitale Ausgabe der Süddeutschen hat letztlich das gleiche Layout? Wie die Zeitung. Wie die Print? Nee, okay. Das ist eine eigene App. Das ist eine eigene App, also die haben natürlich die gleichen Kategorien, mhm. Also im Sinne von ja. Politik, mhm. Panorama, Wirtschaft. Ja, aber du kriegst nicht nur einfach so ein PDF gelayoutet. Nee, du hast einfach, okay. Also du hast halt einfach eine eigene App und du kannst halt dann zwischen den Kategorien springen und mhm. So, was ja auch für eine iPad-Anwendung absolut richtig ist. Also es macht ja eigentlich keinen Sinn, so ein PDF auf einem iPad absolut zu lesen, nicht. Weil dann fängst du absolut an zu zoomen nicht. Und ja, her. Das genau. Ist ja ein Schmarrn, ja. Aber dadurch geht halt dieser Übersichtscharakter so ein bisschen verloren, dieser Blättercharakter. Du kannst zwar auch dann so blättern, aber das ist halt, ja, ist nicht das Gleiche. Naja. Ja, also mich persönlich, mich erdrückt ja immer dieses Papier von den Süddeutschen. Ja, die Dicke oder die Anzahl. Ja, das macht mich einfach fertig, ja. Weil du da das Gefühl hast, du musst alles sind, lesen. Genau, das sind irgendwie 150 Seiten, was ist das, A1 oder? Ja, ey, man merkt einfach, dass du einen Tag später wie meine Frau geboren bist. Wieso? Die Ellie hätte genau das gleiche Dings. Ich muss die ganze Zeitung auslesen, weil sonst ist es rausgeschmissen. Nee, also ein bisschen schon, ja. Also mich belastet das ungemein, diese Süddeutsche am Wochenende irgendwie da rumliegen zu haben und nicht die Zeit zu haben, mich damit auszureichen. Nicht die Zeit zu haben, sondern die Süddeutsche. Genau. glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Nein. Schau mal. Ich will einfach ordentlich gepreiste, unterschiedliche Möglichkeiten haben, meinen Medienkonsum zu haben. Aber es geht davon, dass ich sehr wohl bereit bin, für einzelne Sportevents mal einen hohen Betrag zu zahlen. Ja. Ja? Aber es muss mir auch möglich gemacht werden. Ja, das meine ich halt. Das ist halt immer, in Deutschland ist halt immer hopp oder top. Ja, also entweder du gibst uns gleich auf Anhieb irgendwie über 24 Monate einen Gesamtbetrag von 2000 irgendwas Euro. Oder du, ja, lässt es oder, nicht, oder ja, wir wollen dich nicht als Kunden. Ja. Und ich mir denke, fuck you, ja, dann kriegt ihr mich halt nicht. So sehe ich es halt auch. Also, wie gesagt, jetzt sind wir halt im Überlegen, dass wir das, das Abo dann, wenn es dann ausgelaufen ist, dieses Probeabo dann auf so eine Variante umstellen. Ja. Print am Wochenende, unter der Woche, mhm, dann die Zeitung, die digitale Abo oder die digitale Variante. Ja, aber es ist halt schon sehr, sehr viel Geld. Also, und ob wir es jetzt so absolut nutzen. Aber deine Frau ist doch Lehrerin, oder nicht? Ja, die wird das die schon lesen. Doch ja, bestimmt schon, auch günstiger. Ja. Aber schau mal, mit Geld und Nutzen. Das ist jetzt halt. Das ist nein, so, Nutzen nicht im Sinne, nee, von, ziehe ich da jetzt einen Nutzen draus? Nein, ich, schon klar, aber schau mal. Früher meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass du beim ADAC, wenn du kein Mitglied warst. Ja, da hast du mehr bezahlt, wenn es dann passiert ist, ja. Ja, da hast du aber direkt beim Abschleppdienst vor Ort, wenn der dir geholfen hat, hast du deine Mitgliedschaft abschließen können. Das kannst du jetzt aber nicht mehr. Und das ist meines Erachtens, da hat das damals einfach daraufhin gefußt, dass einfach der Großteil oder die große Masse einfach gar nicht dann irgendwie vor Ort das ausfüllen wollte, sondern das eh schon im Vorhinein gemacht hat. Mhm. Dann waren das bloß so ein paar Einzelkandidaten, da hat das funktioniert. Aber irgendwann kam dieser Break-Even, da haben das halt, hat dann keiner mehr im Vorhinein die ADAC-Mitgliedschaft abgeschlossen, sondern halt dann einfach nur vor Ort, wenn mal was passiert ist. Und das hat halt das ganze Finanzierungsprinzip irgendwie auf den Kopf gestellt. Mhm. Und das ist ja, aber der ADAC ist ja mehr oder weniger eine Versicherung. Also du zahlst halt was für den Worst Case. Ja, aber das ist ja bei deiner Zeitung, ich denke... Nee, da hast du sofort eine Leistung dagegen. Ja, aber die behandeln das halt in irgendeiner Art und Weise ähnlich und sagen, ja, wenn jetzt halt jeder nur noch für die Sachen das... halt einzeln buchen würde oder was, da kriegen wir ja unser ganzes Dings nicht mehr finanziert oder was. Ja, ich wie gesagt, also dieses Argument mit der New York Times, dass man sagt, die haben halt eine andere Reichweite, bin ich bei dir, aber ich glaube halt, das ist halt ein anderes Modell auch generell in den USA. Also ich glaube jetzt auch so ein Boston Globe und was weiß ich, andere eher nationale Zeitungen, die also nicht diesen globalen Charakter haben wie die New York Times, haben trotzdem attraktivere Modelle als jetzt die deutschen Verlage oder die deutschen Zeitungen. Ja gut, Zeitungen. Dazu muss man aber sagen, ja, wenn du dir zum Beispiel so eine Washington Post anschaust, die ist halt Spielkind von Jeff Bezos. Ja, das der ist dem, halt auf, ja, der ist da auch nicht drauf gar angewiesen. Geld verdienen. Ja, genau. Ja, aber ist jetzt halt, meinst du jetzt, die Washington Post ist jetzt halt, das ist ja wohl tendenziell gegen Trump, weil Jeff Bezos Trump nicht leiden kann? Nein, das weiß ich nicht, ja, da will ich auch gar keine Aussage drüber tätigen, aber also eine Washington Post kann halt, die, weißt du, die gehört halt so einem Multimilliardär und ich reichst mit Multi meine ich Multimilliardär. Ach, du meinst, dem ist das vollkommen wurscht. Dem ist das egal, ob der da 10 Millionen Euro reinsteckt im Jahr oder 10 Millionen Euro mit verdient. Meinst du, im Zweifelsfall schreibt er das ab oder so? Nee, das interessiert ihn einfach nicht. Ja, das ist wie für einfach uns 10 Euro. Ja? Tausendstel seines Vermögens, das interessiert ihn nicht. Jetzt, die Frage wäre jetzt nach dem nächsten Bier. Okay. Also Episode B, wollen wir noch ein eher was IPA trinken oder sagen wir jetzt, wir trinken eher jetzt mal was Dunkles? Jetzt lass uns das Bierige hier mal so ein bisschen gegen Ende führen. Also Richtung Dunkel gehen. Ja. Weil ich habe nämlich ein krankes Kind daheim und meine Frau schreit schon. Okay. Dann nehme ich ein Überraschungsbier und trage noch eins weg und ihr dürft so lange eins aussuchen. Ja, du hattest doch schon eins, oder? Ja, ja, ich würde. Ja, aber du hattest doch schon eins geplant. Genau, ich habe jetzt eins geplant. Wir würden jetzt noch, ich habe auch nichts dagegen, wenn wir nicht so lange machen heute, ist okay. Wir haben ja morgen auch noch einen anstrengenden Tag vor uns. Dann darf ich nochmal dein Glas bekommen. Ja. Vielleicht kleine Anekdote dazu. Wir waren jetzt kürzlich in Stuttgart, sage ich schon. Quatsch. In Ingolstadt. Ah ja, Ingolstadt, Stuttgart, Hauptsache Italien. Fast das Gleiche. Und dann waren wir da in dem Ingolstadt Village und haben noch so ein paar Sachen eingekauft. Und dann sind wir danach noch bei dem Edeka, da gibt es so einen großen Edeka um die Ecke, einkaufen. Und da habe ich noch gesagt, ja, ich kaufe heute kein Bier. Brauchen wir nicht, genug Bier daheim. Naja, dann gehst du durch die Getränkeabteilung, dann war es aber doch zu verlockend. Und da hatten sie vom Riedenburger Brauhaus, kennst du das eine, das ist das ganz bekannte, dieses mit dem Elefant vorne drauf, IPA oder Pale Ale. Und da jetzt zwei Biere mitgenommen. Eins war echt mega, mega gut, habe ich schon getrunken. Das der Dolden Bock. Ja. Also ein doppelt gebocktes Weizen. Okay. Also Weißbier, mega gut. Und was wir jetzt trinken, ist Dolden Dark, Sud Nummer 54. Ein Porter mit sage und schreibe 6,9%. Also wir haben jetzt, wir ballern gerade so ein bisschen vor, das In Your Face, In Your Face mit 6,8. Das ist jetzt auch nochmal ordentlich, ja. Was hat denn dein Kind? Fieber? Mhm. Die große oder die kleine? Die kleine. Ja, das Problem ist irgendwie ab einem gewissen Fieberlevel, da schlafen die auch einfach nicht. Dann ich habe heute Nacht, wann war ich wach? Von 1 bis 4 oder so? Von 1 bis 4 warst du wach und hattest dann heute Morgen ganz normal aufstehen und ab in die Arbeit. Ja, wobei ich nicht direkt in die Arbeit bin, sondern auf die Kleine aufgepasst habe daheim. Okay. Und dann war ich noch an der Führerscheinstelle in München. Wieso das denn? Weil ich noch meinen Führerschein verloren und. Hast du einen Führerschein verloren? Hast du Portemonnaie verloren oder den Führerschein? Nee, tatsächlich nur den Führerschein. Wie ist das denn geschafft? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Ich habe den irgendwann mal rausgeräumt, glaube ich, mich erinnern zu können, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Aha. Und finde ihn nicht wieder. Da geht man zur Führerscheinstelle. Wie läuft dann das? Dann gehst du zur Führerscheinstelle. Ich noch meinen ersten Führerschein. Ja. Und die Führerscheinstelle in München hat mittlerweile das Feature, dass du Online-Termine machen musst. Das ist ja prinzipiell okay. Ach, eigentlich wenn nicht schon anstehen musst, geil, ja. wenn halt nicht der nächste Termin erst in 7 Wochen. Ah, das heißt, ich bin jetzt irgendwie zwei Monate ohne Führerschein rumgelaufen. Was erstmal nicht schlimm ist, aber du hast natürlich schon, wenn du ein Auto bewegst, eine Führerschein mit Führpflicht. Kostet, glaube ich, 15 oder 25 Euro. Aktuell, jetzt muss ich mal eine Schande gestehen, ich habe aktuell keinen gültigen Personalausweis und mein Reisepass läuft auch. Ich habe ja früher 3 Stück gehabt. 2 sind schon abgelaufen und einer läuft jetzt nächstes Jahr ab. Ich muss jetzt auch unbedingt was machen. Ne, dieses Jahr ab. Ja, ja, also auf jeden Fall. Aber Jens, es ist immer noch günstiger, als wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst und deine Monatskarte nicht mitführst. Das kostet nämlich gleich 60 Euro. Wie, man kann die doch nachreichen, oder nicht? Nee, nur wenn sie personalisiert ist, sind sie aber nicht mehr. Du könntest ja irgendeinen einreichen. Nee, meine ist personalisiert. Ist sie? Ja. Okay, gut, dann. Ich habe so eine Isarcard-Job. Aber anderes Thema. Egal, also auf jeden Fall habe ich jetzt 7 Wochen auf den Termin warten müssen. 7 Wochen? Ja. Okay. Weil ich brauche nämlich Führerschein, weil ich ja in England mir ein Auto miete. Ja, klar. Die finden es natürlich nicht so geil, wenn ich da... Sagst du, ich habe gar keinen Führerschein dabei. Aber vertraut mir, ich habe einen. Boah, das ist aber gut. Das ist aber richtig gut. Nicht schlecht, ja. Fand's. So. Ich hatte damals in Island eine bezüglich dessen eine witzige Szene, weil du nämlich erst ab 21 dir ein Auto mieten konntest. Mhm. Und ich war mit der Ellie dort und ich war 21, konnte das Auto mieten, aber du hast so eine Kreditkarte gebraucht. Aber sie hat die Kreditkarte gehabt. Also war das irgendwie... Entkoppelt so ein bisschen. Ging das nicht so richtig. Und dann hast du da halt einfach 800 Euro quasi in bar hinterlegen müssen. Mhm. Also beziehungsweise da, ja, in isländischen Kronen halt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir mussten das Auto aber an einem Sonntag zurückgeben, Schlüssel einwerfen und die haben das dann zurücküberwiesen. Das ist dann auch... Ja, ob das funktioniert, Hat's aber. Hat aber, ja. Und das isländische Bankensystem in der Zeit nicht zusammenbricht. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. So, Wastl, jetzt musst du aber uns noch ein bisschen erzählen, was das jetzt mit deiner Saudi-Arabien-Neugierde auf sich hat. Ja, der Kai hatte sich ja schon des Öfteren so massiv in den Vordergrund gedrängt, dass er der quasi Nahost-Experte unter uns ist. Der Kai von Arabien, ja. Ja, genau. So schaut's aus. Kairans von Arabien. Kairans von Arabien, ja. Dass er unser Nahost-Friedensexperte und Saudi-Arabien-Spezialist ist. Mhm. Deswegen war mein Gedanke mal, weil ich da ein, zwei Artikel gelesen hatte, zum einen über den neuen saudischen, was ist das, den Kronprinz? Prinz. Ja. Und seine Pläne bezüglich der Umstrukturierung von Saudi-Arabien, zwar sehr moderate Umstrukturierung. So moderat ist das gar nicht mehr. Ja, für saudi-arabische Verhältnisse vielleicht nicht so moderat. Das zum einen in diesem Zusammenhang auch sein ganzes NEOM-Projekt, das er da quasi am nördlichen Zipfel des Roten Meeres plant und in Erweiterung dazu die ganze bezüglich in dieser Region rund ums Rote Meer, diese Vorherrschaften, wo sich auf der einen Seite die Türkei irgendwie im Sudan engagiert und da irgendwie versucht, Hafenstädte irgendwie zu renovieren und dann für sich zu gewinnen, wo sich die anderen Emirate wie Katar oder sowas versuchen, in diesen Regionen teilweise in Djibouti oder dergleichen irgendwie, sag ich mal, Ecken zu sichern, wo sie großen Einfluss irgendwie haben. Und im Großen und Ganzen eigentlich darum, wie du jetzt halt, sag ich mal, die zukünftige Entwicklung in der Region sowohl kulturell als auch vielleicht wirtschaftlich irgendwie einschätzt und ob das jetzt am Ende des Tages auch eine große Konkurrenzregion irgendwo wird. Zu wem? Zu Europa. Ja, Europa jetzt vielleicht noch gar nicht so, aber zu China vielleicht, auf irgendeine China, Indien, USA, Europa vielleicht irgendwo. Okay, wo fangen wir denn da an? vielleicht nur ganz kurz. Also ich war in meinem Leben vielleicht in der intensiven Phase 20 bis 25 Mal in Saudi-Arabien. Das ist im Gegensatz zu mir, ich weiß nicht, ob ich da für dich sprechen kann, Jens, aber... Ja, 20 bis 25 Mal mehr. Man kann keine Potenzen von null bilden, aber darauf läuft es hinaus. So, also heißt aber immer dienstlich, wo war ich da? Ich war natürlich in Riad, ich war also der Hauptstadt, ich war in Heil und ich war so in den Küstenregionen. So. Also gerade angrenzende an Bahrain und das immer letztlich dienstlich und war da viel bei dem Energieministerium, einfach weil ich Kraftwerke verkauft habe. Und Saudi-Arabien ist eine ganz andere Welt nochmal als der Rest vom Mittleren Osten. Also ich war auch viel in den anderen Ländern im Mittleren Osten unterwegs, also sei es Bahrain, aber insbesondere auch die Emirate, sprich hauptsächlich Abu Dhabi und Dubai, im Oman, in Kuwait. Hat das was mit dieser Sunniten, Schiiten, Wahhabiten-Geschichte zu tun? Bis zum gewissen Grad, weil die ja da auch dann teilweise gleich sind. Ich schmeiß das auch immer durcheinander, wenn ich ehrlich bin. Ich kriege das mit dem, also die Saudis sind ja Wahhabiten und das sind jetzt Sunniten, Schiiten, ich schmeiß das immer zusammen. Ich habe ja mal letztens so eine Brücke gebaut, damit man das auseinanderhalten kann, aber ich krieg's gerade nicht zusammen. Ich glaube, es sind Sunnis. Die Schiiten sind, glaube ich, im Iran. Iraner. Genau, und die Schiiten sind die Saudis. Sunniten sind Saudis und Schiiten sind also Iraner. Also die Saudis sind auf alle Fälle die Gegner von den Iranern. Von den Iranern. Ja, das ist natürlich klar. Also, aber Das verwechsel ich immer, obwohl das ja eigentlich, das kann ja nicht so schwer sein, sich das mal zu merken, aber ich krieg's irgendwie nicht ins Hirn rein. Ich merke es ja immer mit Schiiten. Ja, hab ich auch gedacht. Und Sunniten, also da gibt's nur Saudi, ja, also. Was man sagen muss halt, historisch gewachsen ist es halt so, dass sich die anderen arabischen Länder schon deutlich früher jetzt dem Westen zugewandt haben, also insbesondere die Emirate, das sind so Kleinigkeiten wie das, und das hat sich erst, glaube ich, vor 2 Jahren, also in meiner Zeit war das noch nicht so, als ich da unten war, das ist jetzt so 3-4 Jahre her, dass ja eigentlich der arabische Wochenkalender so aussieht, dass du traditionell eigentlich das Wochenende am Donnerstag und Freitag hast. Deshalb auch der Freitag, das Freitagsgebet. Mhm. Man hört ja immer aus den arabischen Ländern das Freitagsgebet, das ist deren Sonntag. Okay. So, ja. Warum gehen wir sonntags in die Kirche? Mhm. Die haben halt das Freitagsgebet, mhm. Die gehen freitags in die Moschee. Und meisten arabischen Ländern, auch Ägypten und so weiter, haben sich dann halt bis zu einem gewissen Grad der westlichen Kultur angepasst und haben gesagt, okay, wir legen unser Wochenende auf Freitag und Samstag, damit wir eine möglichst große Schnittmenge haben an Wochenarbeitstagen, wo wir Geschäft machen können mit der westlichen Welt. Saudi hat da bis vor 2 Jahren gesagt, fuck you, ist mir egal, mach ich nicht. Bei mir ist Wochenende Donnerstag und Freitag, was dann bei mir dazu persönlich dazu geführt hat, dass ich oft da freitags abends runtergeflogen bin, weil die mich montags sehen wollten. Also deren Montag, ja. Unser Samstag. So. Und Saudi-Arabien, also natürlich auch die anderen arabischen Länder sind natürlich, haben einen ganz anderen kulturellen Hintergrund als wir und sind sehr konservativ, aber Saudi-Arabien ist halt das Ganze mal 2 oder 3 oder war es immer so. Ich war jetzt leider, seit der neue Kronprinz da das Ganze revolutioniert, ja nicht mehr vor Ort. Aber das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in Saudi-Arabien, ist ja quasi diese ganze Wahhabiter-Nummer und so, das ist ja sehr eng mit dem saudischen Königshaus verknüpft. Ja, und das ist ja, nennen wir es mal vorsichtig, das ist ja im Gegensatz zu den anderen Staaten des Mittleren Ostens, ist das ja eher eine aufoktroyierte Staatsreligion. Aufoktroyierte Staatsreligion, ein aufoktroyierter, durch das Königshaus aufoktroyierter Konservatismus, der gar nicht im eigentlichen Sinne aus der Bevölkerung rauskommt, was in anderen Dingen vielleicht eher schon so wäre. Ja, klar, aber du hast natürlich auch in den anderen arabischen Ländern, das sind auch alles Königshäuser und Dynastien, also da ist ja auch nirgendwo eine Demokratie. Ja, so wollte ich nicht sagen. Aber meinst du ja so von dem religiösen Aspekt her? Naja, also ich denke, dass ich, so habe ich das immer verstanden, dass ich auch in den anderen Staaten des Mittleren Ostens, das Königshaus halt zumindest rein religiös gesehen ziemlich nach halt der vorherrschenden religiösen Ausrichtung der Bevölkerung richtet und in Saudi-Arabien aber das Königshaus gesagt hat, unser Ding ist so und ihr seid es auch alle so. In Bahrain zum Beispiel hast du eine Klasse, die da regiert. Jetzt schmeiß ich wieder durcheinander. Ich glaube, das sind Sunniten. Und der Großteil der Bevölkerung sind aber Schiiten. Mhm. Da war ja, erinnert euch, vor 2, 3, 4 Jahren, als so arabischer Frühling war, das ist noch länger her, 5 Jahre. Ja, weiß ich, da ja dann auch Saudi-Arabien da Unterstützung bekommen. Das war noch nicht so lange her. Ja. Das ist 2 Jahre her. Oder 2 Jahre her, als dann da entsprechende Konflikte entstanden sind. Was mich halt an Saudi-Arabien auf der einen Seite immer so fasziniert hat, aber das hat auch totale Verklemmung ausgelöst, ist halt, da war ja nichts. Also wenn du da mehrere Tage da warst, du siehst keine Frau, wenn nur ganz verhüllt. Du siehst abends, wenn du das Einzige, was du da Freizeit- und kulturell mäßig machen kannst, ist Essen oder in die Shopping-Mall gehen. Es gibt keine Kinos, es gibt nichts. Es gibt kein Alkohol, gar nichts. Es gibt keine Bars in dem Sinne, sondern du kannst gut essen gehen, du kannst in die Mall gehen und dann laufen da überall so Religionswächter, sind da früh rumgelaufen. Da sind so Typen so im Kaftan so und die haben auch meistens so einen Bambus-Schlagstock dabei. Und wenn die dann irgendwie was wahrnehmen, was nicht passt, dann wird halt mit dem Schlagstock draufgehauen, so ungefähr. Das ist hier unglaublich, oder? So, ja, und dadurch, dass die ja so restriktiv immer unterwegs waren und dass da auch mit der Todesstrafe und so relativ lax umgegangen wurde, hatte ich immer das Gefühl, okay, du bist zwar hier Westler und du läufst hier im Anzug rum und die erkennen dich schon, aber du bist hier irgendwie, also du musst dir schon sehr oft darauf achten, was du hier tust. Also so war das zumindest meine Wahrnehmung. Also ich habe mich da nie so wohl gefühlt. Ja, aber also, du wirst ja schon, also damit ich mal eine wirkliche Vorstellung kriege, du bist da als Westler im Anzug ungefähr so wie so ein Saudi, der hier in München im Kaftan rumläuft, oder? Ja, nicht, natürlich nicht ganz so krass, weil die das natürlich gewohnt sind. Du musst sehen, wie ist die saudische Gesellschaft aufgebaut? Jetzt im Vergleich jetzt zu der arabischen, also der Emirati-Gesellschaft. In den Emiraten ist es halt so, die Emirate haben irgendwie, glaube ich, mittlerweile so 6-7 Millionen Einwohner. Und davon sind halt 3,5 irgendwie Bangladeschis, Inder, Filipinos. Die machen da die Drecksarbeit bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise Inder und Pakistanis. Vielleicht sind dann auch schon zum Teil insbesondere die Inder bis zu einem mittleren Management in Unternehmen. Und dann gibt es halt die herrschende Klasse. Das sind die Emiratis, die machen aber nur einen Bruchteil der Bevölkerung aus und die sitzen per se überall in allen Unternehmen halt oben an der Spitze. Haben aber häufig davon überhaupt keine Ahnung. Also da kommt jetzt natürlich eine sehr gut ausgebildete neue Generation ran, die jetzt unser Alter haben, vielleicht nochmal 10 Jahre jünger. Aber Einheimische. Einheimische? Ja. Die aber in USA, in Amerika, in England, in Deutschland ausgebildet wurden. Aber bis dato hattest du halt da in vielen Unternehmen halt einfach so die alte Klasse sitzen. Und ihr müsst euch ja vor Augen halten, wenn du mal das dir also überlegst, vor 50, 60 Jahren waren das alles noch Piraten. In Anführungszeichen. Schmuggler, Piraten und Fischer. Ja. Fischer? Ja. So, also die haben da halt, also da, die haben ja kein Geld gehabt, ja. So. Das war ich auch mal. So. Und natürlich ist da diese Generation, die war noch nicht so weit, dass sie da wirklich Unternehmen führen kann. Da kommt jetzt die Generation nach. Und das ist in Saudi anders. Saudi ist ein sehr, jetzt hast du mich komplett abgedreht, Saudi ist ein sehr großer, sehr bevölkerungsreiches Land. Die haben ja auch über 70% der Bevölkerung ist unter 25. Ja, okay, die wachsen sehr stark. Ja. Und die können das halt, also die haben natürlich auch weiterhin sehr stark Bangladeschis, Filipinos, Pakistanis und so weiter, die da die Drecksarbeit machen, in Anführungszeichen. Aber die haben auch, und das ist auch die Auflage an ganz viele Unternehmen, die dort arbeiten oder da investieren wollen, das Saudization-Programm. Also du musst, wenn du dort ein Unternehmen gründen willst, musst du garantieren, dass x Prozent deiner Belegschaft Saudis sind. Und also diese, da ist schon ein sehr großer Unterschied da, dass die Saudis halt es schaffen wollen, dass ihre Bevölkerung da irgendwie auch in Lohn und Brot kommt, dass es nicht alles von der Erdölindustrie in Anführungszeichen oder von dem Reichtum finanziert werden muss. Und dadurch hast du es da auch in Unternehmen sehr viel mit Saudis zu tun. Wohingegen, wenn du in den Emiraten Geschäfte machst, dann sitzt dir häufig ein Deutscher gegenüber, ein Engländer, weil die halt einfach da das managen. Und die Emiratis, die sagen halt, ja, okay, ich bin halt hier der CEO, aber so mit dem operativen Geschäft habe ich nichts zu tun. So. Und da bist du halt dann schon, natürlich bist du da, also bist ja kein bunter Hund, wenn du da mit dem Anzug rumläufst als Westler. Aber das ist halt, in Saudi leben halt nicht, also leben schon Westler, aber die leben meistens dann, das sind ja dann meistens in so Compounds. Also nimm dir das Beispiel Saudi Aramco, die wahrscheinlich das wertvollste Unternehmen der Welt, bis jetzt Apple und Amazon so durch die Decke gegangen sind. Ja, also die sind ja nie gestocklistet worden. Aber Saudi Aramco, wie es der Name schon sagt, Saudi American Oil Company, halt auch stark amerikanisch geprägt gewesen immer. Früher, wenn du für Saudi Aramco gearbeitet hast, oder das ist immer noch so, da haben halt die ganzen Amis, die da früher tätig waren, die haben halt in so einem Compound gelebt. Das war wie so ein Dorf, das komplett abgezäunt wurde. Ja. Und da haben die auch in sich wie in einem kleinen amerikanischen Village gelebt. Ja. Hatten da mit dem Rest der Welt da nichts zu tun. Ja. Aber das hast du ja unabhängig von irgendwelchen Firmen oder sowas in Südafrika zum Beispiel. Ja, hast klar. Du das ja in den ganzen großen Städten, hast du ja auch diese Guarded Areas und wo halt im Prinzip Schwarze bestenfalls als Bedienstete irgendwie drin sind. Ja, und ich glaube jetzt halt, was der Prinz da macht, ist der richtige Weg. Weil das Land muss sich öffnen. Die die Generation der Jugendlichen und der unter 25-Jährigen, und das ist nun mal jetzt mittlerweile einfach der absolute Großteil der Bevölkerung, die sind ja mit ganz anderen Einflüssen konfrontiert. So, das ist ja nicht mal so, dass die jetzt sagen, okay, wir leben jetzt die hier abgeabt. Die haben ja jetzt dieses YouPorn. Die haben jetzt dieses YouPorn, die haben jetzt dieses YouTube und so weiter. Die gehen ins Ausland zum Studieren und so weiter. Und das ist halt nicht mehr nur noch so eine Reichenkaste, wie es jetzt in den Emiraten oder in Kuwait oder sowas ist, wo du wirklich eine kleine Anzahl an Leuten hast, sondern du hast echt eine große Bevölkerung. Jetzt müsstest du es mal googeln, aber ich glaube, die Saudis sind mittlerweile 60 Millionen oder sowas. Ja, nicht ganz so viele, vielleicht 35 Millionen Einwohner. Ich habe kein Netz. Ich weiß es nicht, aber das heißt, ich könnte dir mal ein WLAN geben. Das heißt, der will ja, jetzt ist zu spät. Der will ja versuchen, dass da seine Bevölkerung wirklich autark wird und nicht nur von nur noch einfach sagt, okay, wir haben halt viel Erdöl und dann verbrauchen wir es halt und wenn es halt zu Ende ist, dann ist es halt zu Ende. Und dafür muss er es liberalisieren. Ja. Ist der Typ deiner Einschätzung nach, ist der progressiv oder ist er einfach Opportunist? Opportunist bis zum gewissen Grad, aber auch progressiv. 32 Millionen Leute, 2016. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also du hast schon den Eindruck, dass der quasi aus sich heraus auch eher, sag ich jetzt mal, der jugendliche Veränderer ist und nicht einfach ich bloß glaub, der... Ich glaube, der Punkt ist, ich glaube, der ist bis zum gewissen Grad Realist. Der weiß halt einfach so, wie es jetzt aktuell ist, wird es nicht weitergehen können. Er ist selbst Anfang 30, wenn er mal König werden will und will das in ein paar Jahre sein oder ein paar Jahrzehnte. Da muss er seiner Bevölkerung eine Perspektive bilden. Mhm. So, das heißt, er muss die Wirtschaft aufbauen, das ist das eine, was er angeht. Und er weiß auch, dass er diesen Einfluss, der von außen aus der westlichen Welt oder von der ganzen Welt über Internet etc. reinkommt, dass er dem nicht Herr werden wird. Er wird das nicht länger kontrollieren können. Es bringt nichts, wenn du die Religionspolizei da rumschickst mit Bambusschlagstöcken, die Leuten dann auf die Finger hauen. Ja, ich glaube, da ist er halt einfach Realist und sagt einfach, okay, wie kommen wir da jetzt weiter? Wie führe ich mein Land, ja, wenn ich weiter an der Macht bleiben will? Ich glaube, das ist ja. Also er hat ja auch wenig Chance. Also wie du sagst, wenn er Realist ist, dann sieht er irgendwann ist das schwarze Gold aus und dann genau. Habe ich jetzt wenig Möglichkeiten. Ich kann jetzt sagen, ich mache in Tourismus, ich mache in Solarenergie oder ich geriere mich halt als der progressive Wirtschaftsstandort weltweit. Guck mal, der Punkt ist ja, der muss ja irgendwie auch für ausländische Unternehmen attraktiv werden, die da reingehen und dann Arbeitsplätze schaffen, weil aus sich heraus die Industrie, die ist halt limitiert auf alles, was energieintensiv ist, weil das noch einigermaßen attraktiv ist. So, das heißt also Aluminium schmelzen, irgendwelche chemischen Prozesse, wo viel Energie gebraucht wird. Das ist halt da ist halt Saudi weiterhin einfach aufgrund der niedrigen Energiekosten attraktiv. So. Kamelzucht will auch keiner im Rest der Welt. Ja, so, ja, und dann ist es halt die Frage, guck mal, wenn ich war ja selbst mit der Frage konfrontiert. Ja, okay, Kai, willst du nicht für Siemens da runtergehen und willst da eine leitende Funktion in Saudi-Arabien? Da habe ich gesagt, nee, was will ich da in dem Scheißland? Was habe ich denn da für ein Drecksleben? Du kannst nichts machen, ja, du hast null irgendwie Freizeitmöglichkeiten, lebst da wie der letzte Mensch. Das Einzige, was du machen kannst, ist essen gehen, hatte ich ja eben schon gesagt. So, das heißt, wenn die auch perspektivisch für ausländische Investoren interessant sein wollen und da Industrie aufbauen wollen, dann müssen sie es auch attraktiver machen, dass da Menschen hinkommen. So. Und aktuell gehen da halt nur Menschen hin, die halt in ihrem Heimatland halt ein Scheißleben haben, also sprich aus Afghanistan, Bangladesch, ja, und so weiter, die halt sagen, okay, da ist immer noch besser, als das da in Armut zu sterben. Ja. Aber als Westler, da musst du schon den Leuten, die dann da dauerhaft leben sollen, muss es schon das mit dem goldenen Handschlag geben, damit das einer macht. Aber es ist ja jetzt wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er im Zuge dieses NEOM-Projektes da, ja, dass er innerhalb dieser, nennen wir es mal, Freihandels- oder Wirtschaftszone, ja, dass er da auch die gesetzlichen Regelungen, wenn nicht gar aushebeln, aber zumindest stark lockern und gehen Westen hin oder gehen anpassen westlichen will. Traditionen oder so öffnen will. Ja, aber das ist doch genau der Punkt, den der Kai gerade gesagt ja, hat. Ja, also ja, aber er macht es ja nicht, er macht es ja nicht für das gesamte Land, sondern er macht es ja, für so ja, eine das ist aber eher zu radikal. Er muss ja auch sehen. Russische Zone da. Ja, also guck mal, das ist ja auch. Das sind ja jetzt, wie du schon sagst, also aus deiner Sicht sind das jetzt halt kleine Schritte. Ich glaube, was er da macht, sind schon sehr große Schritte und da hat er mehr bewegt als jetzt, sage ich mal, die Generation davor in 15, 20 Jahren. Aber du darfst natürlich auch da nicht, dass die ganze Machtinfrastruktur unterschätzen. Ja? Nee, um Gottes Willen. Also das heißt, der ist schon sehr progressiv, ganz im aber er muss es halt in vernünftigen Dosen machen. Ja? Also ich halte das eigentlich für ein ziemlich gelungenen Schachzug, einfach zu sagen, ich mache hier eine Wirtschaftszone, wir können hier alles lassen, wie es ist. Jeder kann so, wie es bisher auch immer. Wer anders will, geht einfach dahin. Also denke, dass das gar nicht vielleicht durchgedacht ist. Entschuldigung, es gibt dafür eine wunderschöne Blaupause und es gibt das ist sozusagen das Einmaleins der Entwicklungsökonomik, nämlich so, wie es China gemacht hat seit den 70er Jahren. Ja, Hongkong und so weiter. Die Chinesen haben das genauso gemacht und die chinesische Wirtschaft ist ein Musterbeispiel, wie man sozusagen langsam kontrolliert seine Wirtschaft in die Weltwirtschaft integriert. Nämlich das haben wir beim Kraftwerk, nicht Kraftwerk, beim Kraftclub-Konzert in Memmingen genauso erlebt. Ah, okay. Ach, er war dort bei Chinesen zu Besuch. Ja, genau. Naja, stimmt. Wollte bei Chinesen. Ich erinnere mich. Aber tatsächlich, also China ist in der Entwicklungsökonomie, sind die sozusagen über die Blaupause davon, wie man das sozusagen in einer Art und Weise macht, so dass im Grunde genommen Machtstrukturen einigermaßen erhalten bleiben, dass man so alles mitnimmt, was irgendwie sinnvoll ist und dass so den Kapitalismus nicht einfach so von vorne nach hinten so ein Land umdreht, ja, wie es zum Beispiel in Indien oder Russland der Fall ist, sondern du fängst halt an mit kleinen Freihandelszonen, mit klaren Regelungen, wie können sich Unternehmen ansiedeln, ausländische Unternehmen an inländischen Unternehmen beteiligen, was braucht man im Sinne von Technologietransfer, von kulturellem Transfer und so weiter und so fort. Ja? Und das geht dann eben Schritt für Schritt über die Jahrzehnte hinweg. Und ich meine, guck dir an, wo China heute ist. Ja? Das ist das Beste. Also ich meine, wenn du dir anschaust, China und Indien sind ungefähr in den 60er Jahren gleich gestartet, was Bruttoinlandsprodukt pro Nase angeht. Ja. Und in den späten 70er Jahren, ich glaube Mitte der 80er Jahre, geht es plötzlich in China weiter nach oben und in Indien verlangsamt sich das so ein bisschen. Womit wird das erklärt? Naja, damit, dass sozusagen der chinesische Staat da einfach sehr restriktiv und kontrolliert kleine Schritte gemacht hat, ja. Wohingegen Indien zum Beispiel plötzlich aufgemacht hat und das überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ja gut, Indien hat ja natürlich auch durch den Kolonialismus eine ganz andere Grundvoraussetzung. Ja, eigentlich eine viel bessere Voraussetzung, weil dort sprechen ungefähr alle Leute Englisch. Das, okay, da gebe ich dir recht, aber die mussten sich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad schon im Eigeninteresse genau davon lossagen. Weiß ich nicht, ich kenne jetzt da nicht die Gründe, warum es in Indien jetzt nicht ganz so gut läuft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das was mit dem Kastensystem und so weiter zu tun hat. Weil die dem Gandhi kein Fett gegeben haben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also dieses Vorgehen in kleinen kontrollierten Schritten, nicht Machtstrukturen von jetzt auf gleich zerschlagen, sondern das so langsam rauswachsen zu lassen, langsames, kontrolliertes Öffnen hat einfach China hervorragend vorgemacht, wie das funktioniert. Und ich meine, das ist ja wirklich. Ich meine, ganz ehrlich, wer will denn langfristig gesehen an China vorbei? Wer kann denn an China vorbei? Indien? Russland? Ich halte das für eine vollkommen so falsche Perspektive auf Welthandel. Ich glaube, da geht es nicht um Vorbeilaufen und so. Das habe ich noch nie verstanden, was das soll. Das sind meines Erachtens Kategorien, die stammen aus dem 20. Jahrhundert. Oder stimmt, vielleicht heute noch heißt aus es nur noch witzig oder nicht witzig. Aus dem 19. Jahrhundert, ja. Wo man sozusagen noch in so nationalen Grenzen denken konnte als Unternehmen, aber heute kannst du halt als Unternehmen und als Kapitalismus überhaupt gar nicht so denken, sondern da hast du einfach eine integrierte Wertschöpfungskette und da ist es scheißegal, ob das Bangladesch, China, Suriname oder Rumänien ist. Naja, ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Also die Chinesen, die denken schon vielleicht irgendwie global ein Stück weit, aber trotzdem. Was, wenn du sagst, die Chinesen, was meinst du damit? Wie, was meine ich damit? Na, was heißt denn die Chinesen? Wer ist denn die Chinesen? Die Chinesen denken global, was soll das denn heißen? Die chinesische Regierung? Ja, natürlich. Ja. Aber schau mal, sie öffnen sich bis zum gewissen Grad dem Welthandel, fahren aber auf der anderen Seite einen äußerst massiven Protektionismus. Das ist ja nicht das, was du und ich jetzt halt unter, sag jetzt mal, generell. Na, das meine ich ja gerade eben mit kontrolliertem Öffnen, ja. China hat das halt immer gut vorgemacht, dass man eben die eigene Wirtschaft nicht einfach mal eben öffnet, sondern man hat gesagt, ja, BMW oder Daimler oder Automobilproduzent XY, also ihr könnt hier in China schon für den heimischen Markt produzieren, aber nur im Rahmen von Minderheitsbeteiligung beispielsweise. So ist zum Beispiel, ist VW und Daimler und BMW sind nach China überhaupt gekommen über Minderheitsbeteiligung an Joint Ventures. Und das haben die halt der langsam, aber sicher immer weiter liberalisiert, so dass, ich weiß gar nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber ich nehme an, dass BMW, Daimler und VW weiterhin in Joint Ventures produzieren. Ja, ich für den chinesischen Markt. Ich gehe sogar schwer davon aus, weil China mittlerweile, sag jetzt mal, von der Marktrelevanz in einem Bereich ist, dass sie überhaupt keinen Grund mehr haben, sich für die Unternehmen noch weiter zu öffnen. Nee, das ist nicht richtig, weil du darfst ja nicht vergessen, so Joint Ventures zwischen international kooperierenden Unternehmen, das ist nicht leicht. Also da redet man wirklich von, da hat man wirklich ganz extrem Effizienzverluste. Also beispielsweise versuchen wir gerade unseren chinesischen Joint Venture Partner dazu zu bringen, bestimmte Sachen zu machen. Das kannst du aber vergessen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht effizient. Die lächeln dir ins Gesicht und sagen ja, ja und machen es aber nicht. So, und da hast du als Minderheitsbeteiligung hast du überhaupt keine Chance, da irgendwas zu ändern. Eben, das ist ja das, was ich sage. Ja, nein, aber es ist nicht effizient. Also es wäre tatsächlich viel effizienter für die chinesische Volkswirtschaft, zu liberalisieren zu einem größeren Maß, in einem größeren Maße. Aber sie sagen halt, okay, ja, wir wollen da irgendwann hinkommen, weil wir wollen eine effiziente Volkswirtschaft haben. Nur wir können es uns halt aus strukturellen Gründen nicht leisten, das von jetzt auf gleich zu machen, sondern wir müssen das eben kontrolliert Schritt für Schritt für Schritt für Schritt machen. Und das dauert halt dann 100, 150 Jahre. Ja, aber wenn ich den Markt beherrsche, muss ich nicht zwangsläufig effizient sein. Welchen Markt beherrscht denn China? Ich kenne kein einziges chinesisches Unternehmen, was einen Markt beherrscht. Sie versuchen sich aber in diese Richtung zu bewegen. Ja, natürlich. Sicherlich, ja. Klar. Aber also, das versuchen auch alle anderen. Also ich denke, das ist schon, bleiben wir mal bei der Autoindustrie, egal wo du hinhörst, jeder sagt immer, der wichtigste Markt aktuell ist Absatzmarkt. Ja, der wichtige Absatzmarkt. Ja, aber das ist ja kein, ist ja nicht das der. Ist ja nicht weiter schlimm. So, vorher war es Amerika für BMW. Also ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, in welchen Kategorien man da denkt, ja. Ich halte einfach nichts von dieser Wirtschaftsberichterstattung, die sich letztlich so anhört, wie als wenn ein Bundesligaspieltag wäre. Ja. Ja. Da zieht keiner an irgendjemandem vorbei. Das ist einfach totaler Schmarrn. Das sehe ich ganz ähnlich. Also es wird diese Kategorien, die werden sich auflösen oder die sind ja schon das ist einfach guck mal, also der Punkt ist ja einfach der, wir hatten es eben mal kurz von Jeff Bezos und Amazon und so. Also ich bin ja stark der Meinung, dass wir zukünftig halt nicht mehr in Kategorien von Nationalstaaten denken, sondern von global agierenden Riesenunternehmen. Also, was sich ja immer mehr abzeichnet. Also, Amazon ist eins davon, Google wird eins sein. Ob Apple eins sein wird, weißt du nicht. Ja, Facebook wird untergehen. Das glaube ich nicht. Facebook wird nicht untergehen, aber ob die jetzt da, sag ich mal, aus ihrem Geschäftsmodell heraus da diese Rolle einnehmen können, weiß ich nicht. Aber also eigentlich ist Amazon prädestiniert und Google. Das sind eigentlich die zwei, auf die ich setzen würde. So, und das merkst du jetzt schon mit diesen ganzen Diskussionen, Facebook-Steuer und diese Steuer und so. Und da denke ich mir immer, ey, ihr seid so weit weg von irgendwelchen Realitäten, ja, als die sind faktisch nicht mehr kontrollierbar. Die sind so groß, da hast du kein Durchgriffsrecht mehr. Also als Staat, da ist vorbei. Ja, ja, klar hast du das Durchgriffsrecht. Ja, aber noch, kannst, ja. Dann gehen sie halt woanders hin. Dann, ne? Genau, dann ja, gehen sie halt woanders hin. Ja. Also das ist halt das, was ich meine. Also ich glaube, wir werden uns von diesem Gedanken, zumindest was das Wirtschaftliche betrifft, von vielleicht außer bei der Fußball-WM, von dem Thema Nationalstaat bis zum gewissen Grad verabschieden müssen. Und es wird eher in diese Richtung gehen, ja, eben du hast dann wirklich global agierende Unternehmen, die wirklich nicht nur, also global agierend, man tun ja viele, aber die halt global dominierend unterwegs sind. Ja. Naja, Basel, ich glaube, ich habe deinen Stuhl kaputt gemacht. Das ist doch jetzt mal, das ist doch jetzt mal eine Dystopie, oder? Was durchgebrochen? Ja, hier. Da. Ja, spinnst du? Ja, ich habe mich nur hingesetzt. Ich habe jetzt mich da nicht reinfallen lassen. Der war wahrscheinlich von vorher schon ein bisschen angebrochen. Ne? Der macht alles kaputt. Erst sein Knie, dann mein Stuhl. Sollen wir mal leimen morgen. Ne? So gelegen. Ich beende das Ganze jetzt hier. Ja, ist okay. Oh. Ja. Wir haben heute eine gute Episodenbierquote gehabt. Also ich bin stolz. Ja, wir haben eine Menge leere Flaschen vor uns. Haben einiges weggeballert, ja. Also, aber gut, es waren ja immer nur 0,3er durch 3, also von daher. Gut. In der Masse pro Kopf immer noch. In der nächsten Stammtisch-Episode werde ich übrigens eine Gegenthese zu deinem multinationalen Konzern postulieren. Oh, ja, ey, da freue ich mich drauf. Ja. Das ist jetzt der Cliffhanger für nächstes Mal. Es hat eine Idee. Also, dann gutes Nächtle. Gute Nacht. Tschüssi. Ciao. Wiederhören.